Bienengespräche, die 11. Ausgabe. Wir haben Mitte März, also die März-April-Ausgabe 2015. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und heute begrüße ich euch zu einem großen Rundflug, der uns in ziemlich viele Gegenden führen wird. Wir beginnen in Wien an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und zwar in der Abteilung für Phänologie. Wir lernen also kennen, was es mit dem Entstehen des Blühbeginns von Pflanzen auf sich hat. Meteorologisch gesehen und klimatologisch gesehen. Dann machen wir einen Österreich-Rundflug sozusagen. Wir schauen uns die Kleinräumigkeit des österreichischen Wetters an. Und im dritten Teil geht's nach Floridsdorf in ein Bahngelände. Dort werden Lehrlinge der ÖBB ausgebildet und da gab es vor kurzem ein Projekt, die haben mit Schülern eines Gymnasiums gemeinsam Insektenhotels gebastelt im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts der ÖBB. Und im vierten Teil machen wir noch einen großen Sprung. 3 Stunden 20 Minuten von Wien entfernt ist Erevan, Armenien, und dort wird der heutige Korrespondent uns erzählen, wie es mit der Imkerei in der Nähe eines großen Sees in Armenien geht. Das Gebiet heißt Areguni und ich stelle euch einen Link hin, auch auf die Seite des Bienenpodcasts, damit ihr einfach auch einen Blick machen könnt, wie es eigentlich dort ausschaut. Und Heik erzählt uns über seine Arbeit mit den Bienen in Armenien. Ja, das ist doch eine große Runde. Ich habe noch, und ich würde mich sehr gern noch bedanken, bei unserem Crowdfunding-Projekt. Ich machte nämlich in der vorigen Ausgabe eine Anfrage an euch, ob ihr mir helft, eine Netzkarte zu finanzieren mit der österreichischen Bundesbahn, damit ich eben mit Interviews rauskomme ins Land. Und man denkt eben anders, wenn man eine Netzkarte in der Tasche hat, fährt man dann einmal geschwind nach Klagenfurt, weil es dort jemanden gibt, der über etwas ganz besonders gut Bescheid weiß. Und ich bedanke mich sehr bei ja insgesamt 140 Euro, die jetzt schon gekommen sind, eingetroffen sind. Ich bedanke mich bei Ralf, Günther, Kata, bei Astrid und Udo, bei Horst, Paul und Michael. Sie haben Geld in die Hand genommen und helfen mit, die Bienengespräche auf Schiene zu bringen. Ja, 140 Euro sind zusammengekommen und das geht dann schon einiges an Kilometern, an Bahnkilometern, die da möglich sind. Was aber das Ziel ist, und da haben wir jetzt ein Zehntel davon erreicht, wäre eine Netzkarte, damit es das Denken verändert, die Bienen auf der Schiene, damit man dorthin fährt, wo etwas passiert. Bring die Biene auf die Schiene, eine Netzkarte für die Bienengespräche, die Details auf www.bienenpodcast.at. Damit man nämlich auch unabhängig ist von den Inhalten. Die ÖBB, da habe ich nämlich auch angefragt, ob sie eine Netzkarte finanzieren würden, haben gesagt, das machen sie grundsätzlich nicht. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar so. Das heißt, wenn ihr nachher etwas von der ÖBB hört, wisst ihr, es gibt keinerlei Verbindlichkeiten, die ich hätte der ÖBB gegenüber. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Fragen, die ich stelle, meine Fragen sind und nicht Fragen, die ich stellen muss. Ja, das sind so diese Randbedingungen, die Freiheiten, die man dann hat, wenn man etwas tut, was nicht durch Zahlungen einfach finanziert wird und wo dann die Interessen auch drinstecken und vertreten werden sollen. Das war aber jetzt viel der Einleitung. Wir kommen zum ersten Programmpunkt. Erster Programmpunkt ist die Phänologie und mein Besuch bei Helfried Scheifinger an der Wiener Hohen Warte, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und ein Hinweis, da das Ganze ja nicht Radio ist, dass man von vorne bis hinten durchhören muss, bitte verwendet doch mit Herzenslust die Pause-Taste. Auch in den Kapitelmarken könnt ihr gleich wieder auf ein bestimmtes Kapitel hinspringen. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass ihr diese ganze Zeit jetzt in einem Stück durchhören müsst. Nein, nein, nein, nein. Bienengespräch, 11. Ausgabe. Ich bin zu Gast bei Helfried Scheifinger. Vielen Dank für die Einladung, Herr Scheifinger. Ja, danke. Wir sind auf der Hohen Warte in Wien, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und wir befinden uns im Bereich Klima, was ja nicht das Wetter ist. Wetter ist das, was wir täglich beobachten. Klima ist das, was sich vorhersagen lässt. Oder nein, wie sagt man denn? im Klima? Noch weniger vorhersagen lässt. Nein, es geht beim Klima um die Betrachtung längerer Zeiträume und die statistische Auswertung des Wetters. Ja. Man schaut sich hier also Mittelwerte an, Extremwerte, verschiedene Perzentilen, um das Wetter zusammenzufassen, gleichsam ja. sich das Wetter über längere Zeiträume hinweg anzusehen, zu sehen, ob sich hier irgendwelche Trends ergeben, Trends absehbar sind, in welchen zeitlichen Größenordnungen sich das Wetter ändert und seine verschiedenen Variationen zeigt. Und die Phänologie ist Ihre Abteilung, wo Sie mit insgesamt 8 Personen zusammen ja, Phänologie betreiben. Und das ist das Thema dieser Bienengespräche. Phänologie. Phänologie ist etwas, was den Imkern begegnet. Mir jetzt als Anfänger zuerst, dass ich immer wieder höre, du kannst deine Völker durchsehen, wenn die Saalweide blüht. Und wenn man schaut, wann blüht denn eigentlich die Saalweide, dann kommt man eben auf dieses Stichwort Phänologie. Und ich habe Sie kennengelernt, weil Sie auch für Sparkling Science ein Projekt mit Landwirtschaftsschulen machen, wo Sie eine Hecke pflanzen mit 10 verschiedenen Gehölzen und dort dann die Schüler anhand des Blühbeginns und anhand, wie die Blätter sind, feststellen, wie weit man im Jahr schon fortgeschritten ist. Ist es das, was die Phänologie macht, dass man schaut, wo steht man denn eigentlich im Lauf der Jahreszeiten? Ja, per Definition beschäftigt sich die Phänologie mit den im Jahreslauf periodisch wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Lebewesen. Und dazu gehören auch abiotische Vorgänge, die also mit Lebewesen nichts zu tun haben, wie zum Beispiel das Auftauen und Frieren von Seen und Flüssen. Ja. Wir hier an der Zentralanstalt betreiben schon seit vielen Jahrzehnten ein Beobachtungsnetz, ein phänologisches Beobachtungsnetz auf Grundlage von freiwilligen Beobachtern und sammeln hier vor allem also pflanzenphänologische und auch einige wenige tierphänologische Beobachtungen. Da geht es ja zum Beispiel, dass die Apfelblüte, dieser Blühbeginn des Apfels, da gibt es Daten sehr weit schon zurück. Das war offenbar wichtig für die Leute in der Landwirtschaft. Ja, die Bauern haben das sicher auch immer wieder registriert und beobachtet. Nur das Problem ist, dass wir nicht wirklich Aufzeichnungen haben. Aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Mhm. Unsere Beobachtungen hier an der Zentralanstalt reichen bis ins Jahr 1946 zurück, wenigstens zur Zeit. Ab 1987 wurden diese Daten digital direkt eingegeben und im Rahmen von einer Reihe von sogenannten Data Rescue Projekten konnten wir einen Großteil der noch auf Papierbögen aufgezeichneten Daten digitalisieren und haben jetzt also einen sehr umfangreichen Datensatz, der wie gesagt bis ins Jahr 1946 zurückreicht. Und das ist schon ein Zeitraum, der für diverse Analysen, Trendbetrachtungen, Beziehungen mit Klimatemperatur schon sehr interessant ist. Mhm. Die ältesten Aufzeichnungen, die wir global besitzen, finden wir in Japan am Kaiserlichen Hof. Die Japaner sind ganz begeistert, begeisterte Beobachter von der Kirschblüte. Auf allen Inseln werden hier Kirschbäume gepflanzt und wenn die dann aufblühen, etwa von Ende März bis in den April hinein, wird das also begeistert begrüßt von den Japanern. Sie haben dann also das Empfinden, dass der Frühling beginnt und das Volk schwärmt hinaus am Wochenende in die verschiedenen Gärten, um sich an dieser Kirschblüte zu erfreuen, die von weiß bis rosa blüht. Am japanischen Hof wurden hier diese Kirschblüten aufgezeichnet und die frühesten Aufzeichnungen reichen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Mhm. Bis heute, kontinuierlich, stehen diese Daten zur Verfügung und man sieht auch, dass also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hier eine gewisse Verschiebung der Kirschblüten eingetreten ist zu früheren Zeitpunkten. Also, wenn man sich das anschaut auf der Kurve, sieht man das sehr schön, etwa 10 Tage, würde ich sagen. Ah, das ist etwas, was man schon wahrnehmen kann. Das kann man wahrnehmen, ja. 10 Tage sind früher. Ja, ja. Das gilt eigentlich für fast die gesamte Nordhemisphäre. Also in Amerika, in Europa gibt es ähnliche Beobachtungen und Trenduntersuchungen, die zeigen, dass wir etwa 10 bis 14 Tage früher dran sind. Auch bei uns? Auch bei uns, ja, ja. Und diesen Schluss, den man daraus ziehen kann, ist jetzt wahrscheinlich nur bedingt, dass man sagt, das ist wegen der Erderwärmung. Es könnte ja auch andere Ursachen geben, weil ja eher die Wärme der Landschaft, des Wetters, also die Temperaturen, die wir haben, ja nur ein Einflussfaktor für den Beginn einer Blüte sind. Es ist allerdings der Hauptfaktor. Also man hat verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Die Photoperiode spielt auch eine gewisse Rolle. Nur die ändert sich ja nicht von Jahr zu Jahr, die bleibt immer gleich. Photoperiode ist die Tageslichtlänge. Die Tageslänge, ja. Die Tageslänge. Also Pflanzen reagieren hier auf verschiedene Umwelteinflüsse, Umweltfaktoren. Mhm. Und die Phänologie, also der Jahreszyklus der Pflanzen, wird doch im Wesentlichen von der Temperatur gesteuert, wobei eben, wie gesagt, die Photoperiode auch einen gewissen Einfluss ausübt und verschiedene Pflanzenarten eben unterschiedlich reagieren. Also manche reagieren empfindlicher auf die Temperatur, manche eher träger, die richten sich dann mehr nach der Photoperiode, lassen sich da weniger von der Temperatur einflussen. Mhm. So, man sagt, plus 10 Grad ist notwendig, dass das Wachstum sein kann am Acker und am Feld und überhaupt. Das ist einfach die biologischen Abläufe, die erst stattfinden können. Ja, es gibt hier verschiedene Schwellen, Temperaturschwellen, Schwellenwerte für Pflanzen, also Pflanzen reagieren hier auf unterschiedliche Temperaturschwellenwerte. Die Pflanzen, die sehr früh blühen, wie zum Beispiel der Hasel oder der Schneeglöckchen, hat sicher eine andere Temperaturschwelle als Pflanzen, die eben später im Jahreslauf dran sind. Also genaue Angaben kann ich hier da nicht machen. Das ist dann die Abteilung, das würden die Biologen dann, die Botaniker. Ja, das geht dann schon Abläufe. Richtung Pflanzenphysiologie. Genau. Also das würde unseren Rahmen ein wenig sprengen. Ja, ja. Man kann hier mit Modellen so quasi rückrechnen auf diese Schwellenwerte. Aber ich bin da auf nicht wirklich was. Es hängt davon ab, in welcher Höhenlage die Pflanze wächst, wo in Europa das ist, ob das an der Nordseeküste ist oder in den Alpen. Die Pflanzen sind da ziemlich flexibel, muss man sagen. Ja. Das ist ja immer wieder eben bemerkbar, diese Kleinräumigkeit des Klimas, dass in einem Tal sich sehr schnell das Wetter vom anderen Tal unterscheiden kann. Ich meine, wir bräuchten das ja alles gar nicht, wenn sich die Erde nach den meteorologischen Jahreszeiten, den astronomischen Jahreszeiten verhalten würde. Frühling ist am 21. März, Sommer ist auf 21. Juni und so weiter. Wenn das immer ganz gleichmäßig ablaufen würde, bräuchten wir eigentlich nicht wirklich eine Phänologie. Ist das richtig, der Gedanke? Der Gedanke ist insofern richtig, als dass die astronomischen Gegebenheiten, die Erdbahnelemente, die Rotation der Erde um die Sonne herum und um die eigene Achse, den Energiefluss steuern, beziehungsweise auch die Energieverteilung der Sonnenenergie, die eingestrahlt wird. Und das ist fix vorgegeben, also an dem ändert sich nichts. Sehr variabel ist die Atmosphäre, wie die Atmosphäre dann diese Energie über die Erdoberfläche verteilt, beziehungsweise auch der Ozean spielt hier eine große Rolle. Man schätzt etwa, dass beide Faktoren, Ozean und Atmosphäre, etwa jeweils 50% dieses Energietransportes vollbringen. Also die Wärmeenergie von den niedrigen in den höheren Breiten und dann eher die kühlere Luft von den höheren Breiten in den niedrigen Breiten verteilt. Also jeder 50% Anteil Atmosphäre. 50%. Etwa ist eine Angabe, es gibt eine gewisse Unsicherheit. Aber und da gibt es dann auch die Erddrehung, die dafür eben verantwortlich ist, dass es eben Meeresströmungen auch gibt. Der Golfstrom, da hört man immer, der kann zum Stillstand kommen, das wäre alles schrecklich, der kann gar nicht zum Stillstand kommen, weil es einfach die Erddrehung gibt, die Strömungen auch Stichwort Corioliskraft, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Einfach diese Strömungen müssen da sein, wegen der Erddrehung. Ja, ja, also die Corioliskraft ist eine Scheinkraft, die auftritt, also sobald ein System rotiert. Mhm. Und hier werden die Strömungen dann entsprechend abgelenkt, mhm, auf der Nordhalbkugel, anders als auf der Südhalbkugel. Die Temperaturdifferenzen sind also der Antrieb, und die Art und Weise, wie das dann abläuft, mhm, hängt das ja dann von einer Reihe von Faktoren ab. Mhm. Jedenfalls ist es wichtig, dass also dieser Energieaustausch global stattfindet, mhm, und das beschert uns eben ein gewisses ausgeglichenes Klima, dass eben es am Nordpol nicht unendlich kalt wird oder am Äquator unendlich heiß, mhm, und dass hier also die Energie ausgetauscht wird. Mhm. Also die Dynamik dahinter eigentlich eben, und die im jahreszeitlichen Ablauf aber einmal pro Jahr eben sich wechselt, wiederholt eigentlich. Ja, genau. Das ist ein jährlicher Zyklus. Wenn man Leute auf der Straße fragt, woher die Jahreszeiten kommen, die sagen dann immer relativ schnell, oder wir sagen relativ schnell, weil wir die Keplerschen Gesetze gut gelernt haben, die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne, und dann sagt man aber dann schnell, eine Jahreszeit entsteht, weil Ellipsenbahn, da ist man einmal näher bei der Sonne und einmal weiter weg. Aber das stimmt ja gerade nicht. Es ist die Schrägstellung der Erdachse, ja, dass der Achse, ja, die Oberseite stärker angeleuchtet wird, wenn man auf der einen Seite der Umlaufbahn um die Sonne ist, oder die Unterseite, die Südhalbkugel, wenn es auf der anderen Seite ist. Es gibt ja dann nicht nur vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern 10. Die Phänologen unterscheiden das, was mich ein bisschen überrascht hat, 10 Jahreszeiten. Der Erstfrühling, der Vollfrühling. Ja, also es gibt ja. Ich hatte mich überrascht, dass man von 10 Jahreszeiten ausgeht. Also es ist ja nur naheliegend, weil im Sommer ist die Unterscheidung schon gut bekannt. Frühsommer, Spätsommer, mhm, da reden wir auch darüber. Aber dass beim Frühling auch sehr fein unterschieden ist, ist ja eigentlich nur naheliegend, wenn es wirklich um diese feinen Blühbeginne auch geht, um diese Aufgliederung. Ja, also die Pflanzen haben also eine gewisse Reihenfolge mit ihren im jahreszeitlichen Ablauf. Es gibt Pflanzen, die sehr früh beginnen, wie schon das zitierte Schneeklöckchen bzw. der Hasel. Der Hasel kann, wenn es Wärmeepisoden gibt, schon im Dezember mit der Blüte loslegen, mit der männlichen Blüte. Mhm. Das sind also die Kätzchen, die sich dann verlängern, ja, und die Pollen abgeben. Ja. Das mögen die Allergiker nicht so gerne, mhm, weil sie dann bereits relativ früh damit konfrontiert werden, dass, mhm, also die Augen gereizt werden und die Nasenschleimhäute gereizt werden. Dann folgen eben die Blüten der anderen Pflanzenarten wie Saalweide und so weiter. Mhm. Erle ist relativ früh auch, gemeinsam mit dem Hasel. Weiters würde folgen die Birke Mitte bis Ende März, etwa in den niedrigen Regionen bei uns hier im Osten. Und dann kommen eben dann geht es Schlag auf Schlag relativ rasch mit dem Laubaustrieb und der Blüte der verschiedenen anderen Sträucher und Fruchtbäume. Mhm. Ja, die Reihenfolge bleibt etwa gleich. Es kann nur sein, dass also die Frühjahrswitterung hier den Ablauf ein wenig steuert. Vor 2 Jahren hatten wir ja Ende März bis Ende März, Anfang April noch einmal einen Kaltlufteinbruch, der die Abfolge etwas eingebremst hat. Wie es dann warm geworden ist, ist dann praktisch alles gleichzeitig vonstatten gegangen. Mhm. Also mit Laubaustrieb und Blüte, mhm, was typischerweise im Frühjahr der Fall ist. Wichtig ist auch die Höhenlage. Das haben wir uns auch ein wenig angeschaut. Je nach Pflanze unterschiedlich. Vor allem im Frühjahr finden wir etwa pro 1000 Meter Höhe eine Verzögerung um 20 bis 40 Tage. Mhm. Die Höhe auch. Und ich bin aus Oberösterreich, wir haben immer bemerkt, dass wenn man nach Wien kommt, die Wiener so 2-3 Wochen vorne sind. Also die Geografie, die großräumige Geografie, sehr wohl auch ein Thema. Ja, also das spielt eine große Rolle. Also in Europa, wenn man sich das, den Phaseneintritt von frühen Phasen ansieht, beginnt das in Westeuropa zuerst. Hier ist der Einfluss des Meeres sehr groß. Aha. Die Wintertemperaturen sind eher mild und hier beginnen also die Phasen zuerst. Das kann sein England, Irland, zum Teil auch Spanien. Und wenn man das so über die Zeit hinweg betrachtet, über die Tage und Wochen im Frühjahr, so sieht man also, dass der Phaseneintritt von Südwesten nach Nordosten voranschreitet. Mhm. Und also die skandinavischen Länder natürlich eher Schlusslicht sind und vor allem also das kontinentale Russland. Dort treten also die Phasen dann zuletzt auf. Aber jetzt mit Oberösterreich und Wien, da ist ja Wien vorne eigentlich. In Österreich selbst? Naja, die Geschichte ist die, im Osten sind wir im Durchschnitt etwas tiefer gelegen als in Westösterreich oder die Täler in Westösterreich. Also Vorarlberg, wir haben dort etwa 400 Meter über dem Meeresspiegel. Hier haben wir bis knapp um 100 Meter über dem Meeresspiegel. Bei den frühen Phasen ist es so, dass man, wenn man das mit der multiplen Regression rausrechnet, kommt man drauf, also dass die Phasen im Allgemeinen zuerst im Westen beginnen, also auf dieselbe Höhe bezogen. Ah, verstehe. Und von Westen nach Osten voranschreiten. Während im später im Jahr, also Ende Mai, im Juni, wenn der Kontinent sich aufgeheizt hat, viele Phasen zuerst im Osten beginnen und dann nach Westen fortschreiten. Ah ja. Warum die Höhe so ein wesentlicher Faktor ist, ist die Temperatur, weil es oben kälter ist. Ja, also im Frühjahr haben wir einen sehr ausgeprägten Temperaturgradienten. Die Temperatur nimmt also etwa zwischen 0,6 bis 0,7 Grad pro 100 Meter ab, nach oben hin. Ich habe da immer wieder die Frage von Leuten gehört, die dann fragen, wir haben in der Schule gelernt, Kälte sinkt ab, warum ist es dann nicht oben wärmer? Das hat mit Austauschvorgängen zu tun, beziehungsweise mit dem Ort zu tun, wo die Sonneneinstrahlung absorbiert wird, und das ist da die Erdoberfläche. Also die Energiequelle, die Aufheizung erfolgt von unten her. Nur im Winter ist es so, wenn die Nächte sehr lang sind und die Tage kurz und die solare Einstrahlung gering, dann können sich Verhältnisse einstellen, die natürlich zum Frühjahr eher also zum Frühling anders sind. Es bilden sich also sogenannte Kälteseen, die über mehrere Tage bestehen können. Also dann ist es tatsächlich so, dass hier die Kaltluft sich in Becken und Tälern sammelt und man also eine sogenannte Temperaturinversion vor sich hat. Invertiere, das heißt verdrehen, das ist verdreht, also man hat unten kalt und wenn man dann die Passstraße oder die Straße hinauf fährt, wird es dann wärmer. Wenn aber die Solareinstrahlung entsprechend stark wird im Frühjahr, dann ist das also nicht so häufig, dieses Phänomen. Es tritt zwar in der Nacht immer wieder auf, aber in der Früh löst sich es dann auf und es beginnt also ein gewisser Austausch der Luft. Wir sprechen vom turbulenten Austausch eben. Die Luft steigt auf und sinkt wieder ab und dann stellt sich eben dieser Temperaturgradient ein, von dem wir gesprochen haben. Ist Österreich eigentlich phänologisch, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sage phänomenologisch, das wäre so verführerisch, phänologisch ein schwieriges Areal? Schwierig. Also wir haben wenig Vergleiche. Die meisten phänologischen Beobachtungen stammen von der Nordhemisphäre. Die Europäer haben sicher zuerst mit systematischen Aufzeichnungen phänologischer Beobachtungen begonnen. Das geht auf Carl von Linné zurück, im 18. Jahrhundert, der hier sich für die Phänologie der Pflanzen interessiert hat. Der hat ja eine Pflanzenuhr gemacht, die über den Tag verteilt genau, ja. unterschiedliche Blühbeginne ja, hat. Ja, ja. Also man kann dann aufgrund der gerade blühenden Pflanzen ablesen, wie spät es ist. Mhm. Ja. Ja, die Amerikaner sind uns eigentlich nachgefolgt, muss man sagen, mit dem National Phenological Network, mit dem NPN, das seit 2010 in Betrieb ist. Und vereinzelt haben sie also doch auch Beobachtungen, die also längere Zeiträume zurückreichen. Die Japaner haben wir schon erwähnt, wegen der Kirschblüte. In Australien gibt es auch Versuche, hier phänologische Beobachtungen zu sammeln. Aber von tropischen und subtropischen Ländern ist eigentlich sehr wenig bekannt, muss ich sagen. Ja. Aber ich meine, da werden die Österreicher schon gut mitspielen können, weil einfach wird unsere Gegend nicht sein mit den Alpen quer durch und. Ja, ich würde sagen, es ist sehr interessant. Also die Alpentopographie bietet natürlich eine gewisse Schwierigkeit oder einen gewissen Anreiz, sich hier noch einmal intensiver zu beschäftigen. Unser phänologisches Netz reicht also vom Burgenland bis in Tirol mit der höchsten Station etwa 1600 Meter über Meeresspiegel. Und die Höhenabhängigkeiten kann man eigentlich ganz schön studieren, wie das läuft. Es gibt auch Versuche, hier vom Satelliten her die Phänologie ebenfalls zu beobachten. Aha, die Haselblüte von oben zu sehen quasi. Ja, es ist nicht leicht, nicht einfach. Also das Problem ist noch nicht so wirklich gelöst. Aber hier hoffen wir, dass wir darüber Informationen bekommen, wie also die Phänologie im Raum voranschreitet in Abhängigkeit von der Höhenlage, von der Hangneigung und Exposition. Es ist also dann sicher ein Unterschied, ob die Pflanze auf einem schattigen Nordhang steht oder auf einem besonnten Südhang. Und wir erwarten hier also doch auch Unterschiede, die hier sich in unterschiedlichen phänologischen Eintrittszeiten niederschlägt. Aha, das heißt, man kann einfach sagen dann, aufgrund der Satellitenbeobachtung, dieses Gebiet befindet sich auf einem abgeschatteten Nordhang. Das heißt, in dieser Gegend wird dann der Apfel später blühen. Beispielsweise, ja. Ja. Sie haben gesagt, Sie arbeiten eigentlich in, Ziel ist eine Datenbank zu haben mit den Aufzeichnungen. Ja. Und ich glaube auch mit Deutschland kombiniert auch, die Deutschen haben ja viele Daten. Ja. Und ist das Ihre Arbeit, dass Sie das machen oder möchten Sie dann auch Prognosen machen? Sind Sie dann auch für die Zukunft zuständig? Oder machen das die Kollegen im anderen Forschungsbereich? Was ist eigentlich Ihre Arbeit genau? Ja, also ich bin mit der Phänologie hauptsächlich über Forschungsprojekte beschäftigt. Und hier gibt es also diverse Anwendungen der Phänologie. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem menschlichen Einfluss auf das Klima und Phänologie in einem Projekt. Hier hat man auf Grundlage von Modellsimulationen recht gut zeigen können, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts der menschliche Einfluss auf die Phänologie durchaus spürbar ist und vorhanden ist und sich dingfest machen lässt. Ein weiterer Anwendungsbereich der Phänologie ist die numerische Pollenvorhersage. Die Zentralanstalt bietet für Allergiker eine sogenannte Pollenvorhersage an. Die nächsten 3-4 Tage etwa im Voraus, je nach Saison. Also es gibt hier die Haselblüte, die Birken setzen ein sehr unangenehmes Allergen frei, das Birkenpollenkorn gehört zu den unangenehmsten für die Allergiker. Es folgt dann die Grasblüte, auch Beifuß und Ambrosia werden berücksichtigt in dieser Vorhersage. Um nicht auf Pi mal Daumen Methoden angewiesen zu sein, gibt es verschiedene Institute in Europa, die sich hier um eine sogenannte numerische Pollenvorhersage bemühen. Das heißt also, man möchte das mit Hilfe von mathematischen Modellen zustande bringen. Mhm. Und hier in diesen mathematischen Modellen ist auch ein phänologisches Modell integriert, das also die Blühzeitpunkte vorausberechnet auf Grundlage von Temperaturdaten beziehungsweise auch von der Temperaturvorhersage. Ja, im Anschluss an den Blüheintritt wird dann mit einem weiteren Modell die Freisetzung der Pollen berechnet in die Atmosphäre und dann übernimmt also ein sogenanntes Transport- und Ausbreitungsmodell die Simulation der Ausbreitung der Pollenkörner in der Atmosphäre. Mhm. Pollenkörner können sehr weit transportiert werden, also mehrere 10 und 100 Kilometer sind überhaupt kein Problem. Wenn den Strömungen und die Wetterbedingungen entsprechend sind, können also Pollen sehr weit transportiert werden. Es gibt Fälle, in denen man beobachtet hat, dass also Pollenkörner von sibirischen Birken bis Island und Grönland transportiert wurden. Mhm. Was die Vorhersage nicht gerade leicht macht, denke ich mir. Ja. Mhm. Wie sind Sie denn eigentlich in diesen Bereich gekommen, von Ihrem Interesse her? Sie sind in die Schule gegangen, Gymnasium, Biologieunterricht war wahrscheinlich gut, Physikunterricht spannend. Ja, also meine Wurzeln für das Interesse an der Meteorologie liegen bei meinem Interesse für die Fliegerei. Aha. Also ich habe in sehr jungen Jahren begonnen, Segel zu fliegen, also schon in der Mittelschule. Und da ist die Meteorologie ganz ein wesentlicher Bestandteil. Mhm. Ein spürbarer Bestandteil. Man erlebt ja die Meteorologie direkt hautnah, indem man mit einem Segelflugzeug in der Thermik kreist. Mhm. Wie ich dann überlegt habe, was ich studieren soll, bin ich dann eben auf die Meteorologie gekommen. Die nicht leicht ist, muss man wirklich sagen, zu studieren. Ja, ich habe nichts anderes studiert, aber das ist wenn das Interesse da ist, ist kein Problem. Ein bisschen eine Neigung zur Mathematik und Physik muss man schon voraussetzen. Ja. Also ohne dem geht es sicher nicht. Programmieren, Fortran, glaube ich. Programmieren ist auch gut. Damals war es in unserem Programm noch nicht drinnen. Mhm. Es wird heute einiges dazu angeboten. Mhm. Aber wenn man mit Daten arbeitet, ist Kenntnis der Datenverarbeitung unbedingt notwendig und ohne mindestens einer, wenn nicht mehrere Programmiersprachen, kommt man nicht aus. Und wie sind Sie dann in diesen, ich sage jetzt mal, belebten Bereich der Meteorologie gekommen? Das ist irgendwie Schicksal, das hat sich so ergeben. Immer das richtige Projekt an der richtigen Stelle, an der richtigen Richtung? Naja, die Geschichte ist die, dass es hier in Österreich ist es so, es gibt Bundesbedienstete, die deutlich reduziert werden, also die Bundesdienststellen. Da wird hier fleißig gespart. Und damit aber der Betrieb doch weiterlaufen kann, gibt es sogenannte Drittmittelangestellte, die über Projekte existieren. Und wir bemühen uns eben, möglichst bei Projektausschreibungen mitzumachen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten im Haus. Und es war gerade damals eben so, dass wir an einem EU-Projekt beteiligt waren, das sich mit Phänologie beschäftigt hat. Das war Ende der 90er Jahre, um 2000 herum. Hier haben wir zuerst eigentlich das erste Mal versucht, gesamteuropäisch Phänologiedaten zu sammeln und in diesem Projekt mit Namen Positiv, so war die Projektbezeichnung, zu analysieren und vor allem also uns die Trends anzusehen. Positiv, das ist sicher eine arge Abkürzung für Phänol, also für wo jede Buchstabe eine Bedeutung hat. Ich weiß das Akronym auch nicht mehr. Egal, ja. Also das war der Einstieg in die Phänologie für mich, ja, damals. Und ist für Sie interessant? Also war für Sie auch... Doch, natürlich, ja. Ja, sicher, muss sich bemühen, halt immer das Beste aus der Situation zu machen, natürlich. Ich meine, was auch immer wieder bemerkbar ist, ich habe eben diesen Projekt gelesen, dass Sie, vielleicht möchten Sie auch darüber reden, was das genau ist, mit den Landwirtschaftsschulen. Mit der 10-Jahres-Seitenhecke. Das ist ein Projekt, das Sie bei Sparkling Science eingerichtet haben, wo es darum geht, dass man Wissenschaft mit Schulen in Verbindung bringt und den Schülern nicht einfach diese Ich-darf-dabei-sein-Rolle gibt und wir erklären euch, wie es geht, sondern die Schüler sind dort wirklich ein Bestandteil des Projektes und dafür gibt es eben auch Geld. Ja, genau. Es haben sich 5 landwirtschaftliche Schulen in Niederösterreich hier gemeldet, die mitmachen. Im Einzelnen ist das Waadt, Mistelbach, Edelhof, Gieshübel und Hohnlehn. Die Idee ist die, dass die Schüler im Rahmen von diesem Projekt mit Namen Natur verrückt phänologische Beobachtungen an dieser 10-Jahres-Zeitenhecke durchführen. Wir bemühen uns hier, das möglichst interessant zu machen für die Schüler, die praktisch alle Schüler besitzen Smartphones. Und mit Hilfe von Smartphone-Apps, die sie dann installieren werden, hoffentlich in wenigen Wochen, können sie dann direkt ihre phänologischen Beobachtungen eintippen und an die Datenbank schicken hier in Wien. Zusätzlich zu den phänologischen Beobachtungen werden auch Wetterdaten erhoben an den Schulen. Es sind hier einfache Wetterstationen überall installiert worden, mit dem Zweck, dass also diese gesammelten Wetterdaten dann auch ausgewertet werden können und man hier sehr schön illustrieren kann, wie also die Witterung, der Witterungsverlauf des Frühjahrs oder des Jahres den phänologischen Jahreszyklus steuert. Die Schüler erhalten auch einiges an Materialien, die sie bei der Arbeit unterstützen. Also sie bekommen hier Beobachtungsanleitungen zur Verfügung gestellt, aufgrund derer sie dann also diese Beobachtungen durchführen können. Die 10-Jahres-Zeitenhecke, heißt die so? 10-Jahres-Zeitenhecke? 10 Jahre, unser. Ich habe mich diese Liste gesehen und habe bei einer Baumschule mir diese 10 Hecken bestellt, diese Gehölze, und habe die gepflanzt. Und um einfach wirklich mit ihnen, also ich fand es eigentlich sehr interessant. Ja. Können wir da auch mitmachen mit einer App? Also oder ist das jetzt wirklich nur für Landwirtschaftsschulen und da müsste ich Landwirtschaftsschüler sein? Also das kann man sicher diskutieren. Es ist jedenfalls, also das Wissenschaftsministerium ist sehr interessiert an Citizen Science. Ja, genau, eben. Es hat letzte Woche eine Tagung stattgefunden. Es gibt also da verschiedene Aktivitäten in diese Richtung. Die Idee mit einem Smartphone-App Daten zu sammeln, ist unter den Ökologen sehr verbreitet. Es gibt ja eine ganze Reihe von Projekten, die hier auf dieser Grundlage durchgeführt werden, um eben die naturinteressierte Bevölkerung mit einzubinden. Vorerst wird dieses App noch auf den Schulbereich beschränkt bleiben. Und sobald also die diversen Fehler ausgemerzt sind und das gut funktioniert, denke ich, ist es nur eigentlich ein kleiner Schritt, das der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist aber ja auch Teil Ihres Programms. Wenn man auf der Website der Zentralanstalt schaut im Bereich Phänologie, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, eben dort für wirklich jedermann Beobachtungsdaten einzutragen. Ja. Ist das praktisch Ihr Netzwerk, wie akquirieren Sie Ihre Daten? Nicht nur, also traditionellerweise wurden sogenannte Beobachtungsbögen verwendet, werden immer noch verwendet. Diese werden an die freiwilligen Beobachter ausgeschickt. Die gibt's schon, diese freiwilligen Beobachter. Die haben den Status, ich bin freiwilliger Beobachter für das Netzwerk. Ja. Was sind das für Menschen? Ich habe da zu wenig Einblick, aber. Verlässliche. Zum Teil. Oberstudienräte. pensionierte Lehrer? Einfach naturinteressierte Menschen, die hier irgendwie mit dieser Sache in Kontakt gekommen sind, über Zeitungsinserate oder über Klimastationen, die ja, bevor sie automatisiert wurden, ja auch händisch betreut werden mussten. Genau. Leider werden diese Beobachter immer weniger. Jedenfalls diese traditionelle Art der Beobachtung mit Hilfe des Beobachtungsbogens läuft eigentlich immer noch relativ gut. Ja, es könnte besser sein. Also wie gesagt, einmal wird dieser Bogen ausgeschickt, der Beobachter füllt das aus und am Ende des Jahres, am Ende der Saison, schickt er diesen Beobachtungsbogen zu uns und der wird dann digitalisiert. Wie viele gibt es da, Beobachter, oder wie ist das Netzwerk ungefähr? Naja, ich schätze etwa 30 bis 50 pro Phase, pro Art und Phase etwa, ja. An überlegten Standorten? An gewissen Standorten, also ja, es beschränkt sich eher auf das besiedelte Gebiet, also Täler, mit einigen wenigen Ausnahmen dann auch in höheren Lagen. Seit 2006 gibt es also das sogenannte Phänoportal bei uns an der Zentralanstalt. Ja, war eben die Überlegung, dass wir diesen zunehmenden Beobachterschwund ein wenig auffangen möchten und es Leuten, die also zu Hause PCs haben und einen Internetanschluss, leicht zu machen, hier phänologische Daten einzugeben. Das hat uns bis dato etwa, ich würde sagen, heute 50% der Daten werden eben über das Phänoportal eingegeben. Aber man kann auch noch einmal im Jahr selbst, also als nicht lizenzierter Beobachter, kann man auch die Daten schicken per Post. Kann man auch per Post schicken. Mhm. Der Vorteil beim Phänoportal ist der, dass wir die Daten praktisch in Echtzeit bekommen oder spätestens dann, wenn es also eingetippt ist. Und wir nehmen an, dass das innerhalb von Stunden oder spätestens Tagen der Fall ist. Und daher können wir auch ein wenig die aktuelle phänologische Situation beobachten. Wir werten diese Daten aus und erstellen eine Grafik und man kann das an der Zentralanstalt Homepage ansehen. Also wie eben im Augenblick die phänologische Situation sich darstellt, ob es ein frühes Jahr ist oder ein spätes Jahr ist. Und man sieht sehr schön, die verschiedenen phänologischen Phasen sind also nach dem mittleren langjährigen Eintrittsdatum gestapelt, genau, wie das so voranschreitet im Jahreslauf. Ich habe mir diese Grafik angeschaut und man kriegt wirklich Auskunft auf seine Fragen. Wann blüht was? Diesen Mittelwert und dann praktisch diese Bandbreite von bis, da wird dann irgendwie versucht, es zu entschlüsseln. Also das streut schon insgesamt um einen Monat eigentlich ungefähr. Ja, das ist leicht möglich, ja. Und der häufigste Wert, und jetzt haben wir eben gerade, die Hasel hat schon geblüht, also das ist schon vorbei. Ziemlich, ja. Oder zumindest der Eintritt war schon da. Die Saalweide ist noch nicht. Nein, habe ich noch, da haben wir noch keine Beobachtungen. Ja. Ja. Heute haben wir den 4. März. März. Wie sind wir denn im Jahr eigentlich, im langjährigen Schnitt in diesem Jahr? Ja, definitiv sagen kann man das erst, wenn sämtliche Daten vorhanden sind. Leider durch die Reihenfolge der Daten, also die frühesten Beobachtungen kommen natürlich sehr früh herein. Hat man immer den Eindruck, es ist sehr früh, muss aber dann wirklich abwarten, bis alles da ist, bis man endgültige Aussage machen kann. Aber ich denke, wir dürften relativ früh dran sein heuer. Und was ist früh, relativ früh? Also so eine Woche, zwei Wochen vor dem Durchschnitt, vor dem langen? Ja, leicht, ja. Also ein bis zwei Wochen würde etwa passen, ja. Und es ist immer am Anfang interessant, wenn etwas beginnt. Oder ist das andere Ende auch interessant, wenn das Jahr dann, also wenn die Tage wieder länger werden und es Richtung Winter geht, wird das genauso gut beobachtet, also wenn sich das Laub verfärbt? Die Zahl der Beobachtungen nimmt leider im Laufe der Saison ab. Das ist die Müdigkeit. Das Interesse ist am größten, wenn Schnöcklein blüht. Also da haben wir die meisten Beobachtungsdaten, das sind weit über 100. Und, über 100, okay. Ja, das nimmt dann leider etwas ab. Also es gibt noch sehr gut beobachtete Fruchtreifephasen, wie zum Beispiel die Fruchtreife des Holunders. Ah ja. Also da kriegen wir einiges herein, auch die Fruchtreife der Marille. Also auf diese beiden Phasen kann man sich bei der Fruchtreife recht gut stützen. Ja. Und im weiteren Verlauf gibt es also dann diverse Apfelreifephasen, die auch noch relativ gut abgedeckt sind. Die, wie heißt die Hundsrose, die Hagebuttenmarmelade? Die sieht man auch ziemlich deutlich, wenn die kommt, wenn die Früchte da sind. Und genau, und die Imker, glaube ich, haben noch so ein, wenn die Beeren von der, keine Ahnung, Vogelbeere sichtbar sind. Das ist auch noch irgendein Stichtag, da soll man besser dann nichts mehr anrühren. Aber da muss ich noch genauer nachfragen. Also diese Beeren dieser großen Sträucher und Bäume. Ist mal wenig im Gedächtnis. Wir haben noch die Kastanie, wo wir einiges haben. Ja. Genau, das ist als Kind bemerkt man es ja, wann fallen die Kastanien runter? Ja. Das ist bei mir war es zu Hause immer, wann die Zwetschgen reif sind. Mhm. Wenn ich von der Schule vom Bus heimgegangen bin, wann sind die Zwetschgen reif? Nein, nicht von der Schule, genau, das war im Ferialjob nämlich, die sind erst im August immer dann. Und es war aber immer eindeutig, wann das beginnt, genau. Mhm. Ja. Und dann kommen eben die klassischen Herbstphasen wie Laubverfärbung, Beginn der Laubverfärbung und Blattfall. Ja. Diese Phasen sind eher schwer zu modellieren. Ach so. Im Raum. Aha. Ja, man weiß also nicht gut bis heute, wie das gesteuert wird. Also Temperatur spielt sicher eine Rolle, aber auch die Feuchtigkeit. Aha. Ja. Und Tageslichtlänge? Sicher auch, ja. Tageslänge, ja. Ah, Tageslänge, ja. In Kanada natürlich war ich einmal ein Jahr und halt spektakulär der Eintritt dieser verfärbten Blätter. Das tut sich ja sehr schön, ja. Ja. Und im Winter ist dann alles still. Also Winter gibt es auch in diesen 10 Jahreszeitenbegriff eigentlich nur einen, nämlich den Winter. Ja, also mit dem Laubfall oder dem Ende des Laubfalls ist der Zyklus, der Zyklus eigentlich abgeschlossen. Dann gibt es einige Wochen Pause, bis eben die Winterblüher beginnen, ja. Also bemerkenswert finde ich eben beim Betrieb dieses Netzwerk, dass sie eben mit den Menschen in der Landschaft in Verbindung stehen. Mhm. Und das habe ich auch schon gesehen bei der Erdbebenbeobachtung, dass auch hier immer wieder wirklich die Zentralanstalt schaut, dass sie diesen Kontakt erhält oder aktiviert. Mhm. Und diese Erdbebenbeobachtungen haben ja auch noch die Komponente, dass die Wahrnehmungen eben sehr wie sagt man denn, normiert schon sind. Also wenn man aus dem Bett fällt bei einem Erdbeben, dann war das im Jahr 500 auch schon so stark. Mhm. Und jetzt weiß man, das ist die und die Stärke. Dadurch weiß man, wenn im Jahr 500 ein Erdbeben war, dass das diese Stärke haben musste. Ja, für diesen Zweck haben wir eben auch eine Historikerin hier an der Zentralanstalt, die sich mit diesem Problem und einigen anderen auch beschäftigt, die also weiß, wie man Chroniken auswertet und wo man Chroniken in welchen Archiven findet. Und sie hat sich da sehr bemüht, auch was die Erdbebenforschung betrifft, historische Erdbeben. Und sie hat sich auch mit der Phänologie beschäftigt, mit der historischen Phänologie. Es gibt ja Aufzeichnungen, phänologische Aufzeichnungen, die als solche ursprünglich ja gar nicht gedacht waren, wie zum Beispiel Weinerntetermine, die wir hier bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen konnten. Und aufgrund dieser Weinerntetermine kann man dann mit Hilfe eines Transfermodells auf die Temperaturverhältnisse während der Vegetationsperiode zurückschließen, während dieser Zeit. Aha. Das ist interessant, dass praktisch man gar nicht rechnen würde, dass jemand umfassende Aufzeichnungen geführt hat, aber eben so spezifische Aufzeichnungen eben da sind und gemacht wurden. Ja, also auch Weinpreise kann man versuchen hier auszunutzen. Weinmengen, Weinqualität, ja. Aha. Und den typischen Oberlehrer, der irgendwo in einem, sagen wir, Lunz am See oder wo halt wirklich das, weil er Biologie unterrichtet, das ganze Jahr praktisch begleitet, solche Aufzeichnungen wird es wahrscheinlich auch geben, dass es Chronisten gibt, so Wetterchronisten, die alles festhalten. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein Gespräch mit der Historikerin bei Ihnen im Haus. Ja, ja. Wie geht es denn bei Ihnen jetzt weiter? Was sind denn Ihre aktuellen Fragen, die Sie schon gerne gelöst haben möchten? Oder in welche Richtung arbeiten Sie jetzt in den nächsten Jahren? Gibt es noch Überraschungen oder haben Sie schon alles erfahren? Naja, also da ist sicher eine ganze Menge offen. Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, umso mehr Fragen tauchen auf. Aha, schon. Ja, im Bereich der Auswertung von Satellitendaten tut sich einiges. Mhm. Es werden hier eine ganze Reihe von Satelliten in Umlaufbahnen geschickt, deren Daten ausgewertet werden möchten. Man sucht hier immer wieder Anwendungsmöglichkeiten und es laufen hier bereits Anstrengungen. Also wir haben laufende Projekte und auch Projektideen, hier diese Satellitendaten für die Phänologie zu nutzen. Vor allem also im Hinblick auf die numerische Pollenvorhersage. Im Augenblick ist es so, dass die Phänologie in den numerischen Pollenvorhersagemodellen rein modelliert wird auf Grundlage der Temperatur. Es gehen hier also keine Echtzeitbeobachtungen in diese Modelle ein und das fehlt uns noch ein wenig. Wir hoffen hier, dass wir über die Satellitendaten hier Echtzeitinformationen einfließen lassen können, die diese phänologischen Modelle dann ein wenig anpasst an die tatsächlich in der Natur ablaufenden Vorgänge. Und wer interessiert sich für die Daten? Das sind die Allergiker einerseits. Wer interessiert sich für die ihre Arbeit? Landwirte wahrscheinlich? Imker? Na schon, also als Imker habe ich bei Ihnen nachgeschaut. Ja, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was für Leute da alles bei uns also nachforscht. Es sind eigentlich das meiste Nutzer unserer phänologischen Datenbank, sowohl der österreichischen als auch der europäischen, die wir hier auch im Haus haben und betreiben, Kollegen in verschiedensten Ländern, also bis China hin, die sich die Daten herunterholen, um hier ihre Forschungsarbeiten durchzuführen. So wie Sie die Kirschblüte recherchieren in Japan, übers Internet wahrscheinlich recherchieren die Kollegen dort die Marillenblüte in der Wachau. Ja, ja, dann vielen Dank, weil dank Ihrer Hilfe haben wir jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es denn zu diesen Daten kommt, die wir eben doch recht elegant abrufen können. Und jetzt bin ich schon gespannt, wann die Saalweide dann blüht. Das sind die Palmkätzchen. Kätzchen, ich kann noch mal reinschauen. Ja, wir haben jetzt. Weil dann dürfen wir nämlich die Frühlingsdurchsicht machen oder müssen wir machen. Also einmal schauen, wie es denn insgesamt so steht in den einzelnen Völkern. Okay. Ob uns dann der Schlag trifft oder das Gegenteil. Also da habe ich soweit von der Saalweide habe ich eigentlich noch nichts. Ich sehe hier noch nichts. Vermutlich, wann wird das dann? Naja, der langjährige Durchschnitt ist etwa um Mitte März herum, hier in diesem Raum, Wiener Raum etwa, wobei das also sehr stark schwanken kann. Also beim Kätzchen selber habe ich schon gesehen. Ich auch schon, ja. Aber die blühen dann ja noch. Die männlichen Organe, also diese gelben Pollenorgane sind noch nicht heraus gewesen. Genau. Ja, das schwankt von Mitte Februar bis Anfang April. Also bei diesen frühen Phasen ist es typisch, also dass die Variabilität irrsinnig stark ist. Ah ja. Ja. Später im Jahr ist es dann enger. Ah, verstehe. Aha. Ich meine, wir haben ja auch, also das fällt mir noch ein zu der japanischen Kirschblüte-Tradition. Also ich finde, diese Palmkätzchen sind eben sehr, sehr in unserem Bewusstsein auch der Kinder verankert im Frühling. Mhm. Dann beginnt der Frühling. Das lernt man in der Volksschule. Das ist auch irgendwie ein festliches Ereignis. Mhm. Und man lernt natürlich den Kindern, dass sie diese Palmkätzchen dann nicht pflücken, weil sie eben die Bienen als erste Nahrung brauchen. Mhm. Und auch die Barbara-Zweige, finde ich, ist irgendwie eine witzige Transformation, dass man die Zweige abpflückt und dass die dann zu Weihnachten eben zu Hause in warmem Klima blühen. Ja. Also so ein Phänologie-Shift eigentlich. Gut, Herr Scheifinger, vielen Dank. Ja, bitte sehr. Ja, so viel zur Phänologie. Und einen Link zur 10-Jahreszeiten-Hecke stelle ich euch in den Shownotes bei den Bienengesprächen dazu, bei dieser Episode Nummer 11. Wir starten unsere Reise durch Österreich und hören dem Meteorologen Reinhold Steinacker zu, der über die Kleinräumigkeit des Klimas und des Wettergeschehens in Österreich erzählt. Wir machen also jetzt eine fünfteilige Reihe, eine kurze 5x5 Minuten. In diesen Teilen wird Reinhold Steinacker, ohne unterbrochen zu werden, darüber erzählen, wie das Klima und das Wettergeschehen in Österreich bestimmt wird. Und wir kommen gleich zum ersten Teil. Der hat den Titel »Die Alpen als Hindernis«. Österreich zeichnet sich besonders dadurch aus, dass das Wetter und das Klima sehr kleinräumig ist. Wie kommt das? Nun, natürlich hängen die Alpen hier ganz maßgeblich zusammen, aber auch, dass Österreich gerade am Schnittpunkt verschiedener großräumiger Klimagebiete liegt. Und so haben wir in unserem kleinen Land eine Fülle von klimatischen Gegebenheiten und Wettererscheinungen, wie man sie sonst nur in riesigen Ländern in ähnlicher Weise findet. Muss man in anderen Ländern eben Tausende von Kilometern gehen, um eine sichtbare und spürbare Klimaänderung zu erleben und zu verfolgen, kann man in Österreich das auch innerhalb von einer Stunde erleben. Nachdem das Klima natürlich sehr stark und das Wetter sehr stark von Transportvorgängen abhängig ist. Das heißt, wenn wir feuchte Luft bekommen vom Atlantik, dann strömt ihm diese Luft über die Küsten hinweg ins europäische Festland, ist ein Gebirge wie die Alpen ein plötzliches Hindernis. Das heißt, die Luft kann nicht ungehindert weiterströmen, sondern sie hat nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder das Hindernis zu umströmen oder das Hindernis zu überströmen. Und das kann dazu führen, dass eben von einem Tal ins andere plötzlich massive Unterschiede im Wetter bis hin dann auch zum Klima auftreten. Wenn ich also im Westen beginne, ist sicher mal der atlantische Einfluss in Vorarlberg und im Tiroler außerfern. Der Atlantik, wie jedes Meer, dämpft ja die Temperatur. Nächte sind nicht so kalt, die Tage nicht so warm und die Jahreszeiten ganz ähnlich. Also milde Winter, kühlere Sommer mit ausreichend Niederschlägen. Ja, wenn wir dann weiter eben nach Osten, vor allem nach Norden gehen, haben wir eine Besonderheit in Österreich, das Mühlviertel und das Waldviertel. Das ist natürlich durch die mittlere Höhenlage schon geprägt und die Offenheit und die Nähe zu den nördlichen Gebieten, Tschechien und sogar noch weiter, also Polen, Russland zum Teil, sodass dort das Klima auch wieder deutlich rauer wird, als wenn wir weiter nach Osten gehen, wo wir dann in das pannonische Klimagebiet eindringen. Das pannonische Klimagebiet wird vor allem dadurch geprägt, dass dieser Großraum Ungarn, Teile von Ex-Jugoslawien und ja von der Slowakei, dass das ja ein Becken darstellt, also ein recht großes Gebiet, wo rundherum Gebirge sind. Und große Beckenlagen haben natürlich eine Eigenschaft, dass sie ihr eigenes Klima entwickeln. Abgeschirmt von den Meeren ist es gerade das Gegenteil, eben nicht maritim wie das atlantische Klima, sondern kontinental. Das heißt wenig Niederschlag, kalte Winter, heiße Sommer. Dementsprechend ja auch die Vegetation und die Möglichkeit etwa für Weinbau. Wenn wir weitergehen nach Süden, dann kommen wir in den Bereich Kärnten, Osttirol, Südsteiermark, wo wir deutlich den Mittelmeereinfluss sehen. Es ist zwar nicht so sehr von der Temperatur ausgeprägt, aber vom Niederschlag. Der Niederschlagsreichtum dieses österreichischen Südalpenraums ist ja legendär. Was dann noch übrig bleibt, ist eine eigenständige Klimaregion, nämlich die Alpen selber. Die Alpen selber, nicht nur, dass wir eben die größten Höhen erreichen, wo dann entsprechend die Temperatur das ganze Jahr wesentlich niedriger sind als in den Niederungen, sondern vor allem auch die inneralpinen Täler. Und die haben sich nun ein ganz besonderes Klima zu eigen gemacht, weil von allen Seiten hier sozusagen gehindert wird, dass Luft dorthin kommt. Auch wiederum sehr trocken und ein sehr ausgeprägtes Eigenleben. Tiefe Temperaturen in der Nacht, hohe untertags, schon im Frühjahr oft sehr hohe Temperaturen untertags, dafür noch lange Morgenfröste in der Nacht. Und eben diese Niederschlagsarmut geht so weit, dass sogar Wasser zum Teil Mangelware wird. Ja, tiefe Temperaturen, man hört immer Lunz am See, Kältepol in Österreich. Tiefe Temperaturen gibt es in Dulinen, wird Reinhold Steinacker jetzt im zweiten Teil erzählen. Dort wurden bis zu minus 50 Grad gemessen. Durch diese Kleinräumigkeit des Wettergeschehens und des Klimas ist ein Meteorologe in Österreich natürlich gezwungen, auch kleinräumig zu denken. Ich möchte nicht sagen kleinkariert, das wäre falsch, aber wir müssen im Gegensatz zu den Meteorologen in den Großräumen, zum Beispiel in Deutschland, wo Wettersysteme sich ja im Allgemeinen über Hunderte und Tausende von Kilometern ähnlich auswirken, müssen wir tatsächlich von Tallandschaft zu Tallandschaft uns überlegen, wie sich eine gewisse Wetterlage auswirkt. Es kommt nicht von ungefähr, dass es eine Tradition an österreichischen Meteorologen gibt, die sich gerade eben auch international einen Namen gemacht haben durch die Erkenntnis und durch die Anwendung und durch die Prognosemöglichkeit in sehr kleinen Räumen. Ja, wenn man zum Beispiel besondere Temperaturen, sehr tiefe oder hohe Temperaturen in Österreich betrachtet, so ist auffallend, dass immer wieder eine Handvoll Orten aufscheint. Zwettl zum Beispiel oder Lunz am See oder Zell am See auch, oder gibt es etliche, die haben häufig im Winter eben besonders tiefe Temperaturen. Wir wissen natürlich, dass das nicht rein zufällig ist, sondern dass da ein System dahinter ist. Und erklären kann man das dadurch, dass eben im Winter in den langen Nächten die Auskühlung vom Boden her rührt. Also der Boden strahlt Wärme in den Weltraum und kühlt ab. Und diese tiefen Temperaturen am Boden werden nun der Atmosphäre übertragen. Aber da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir eine Ebene haben, so wird die unmittelbare Schicht, Luftschicht über dem Boden auch allmählich abkühlen. Also wir sprechen, dass die Luft Energie, Wärme an den Boden abgibt und nicht umgekehrt der Boden Kälte an die Atmosphäre. Physikalisch gibt es eigentlich nur Wärme, also viel oder wenig Wärme, aber keine Kälte. Und Wärme ist ja vom physikalischen Verständnis zurückzuführen auf die Bewegung der Moleküle. Nicht? Also je heftiger, je stärker diese Moleküle sich bewegen, vibrieren, desto höher ist die Temperatur. Und es gibt nur absolute Ruhe. Das wäre der absolute Nullpunkt, aber es gibt keine negative Bewegung. Und aus dem Grund sprechen wir nicht von Kälte, sondern eben nur von Wärme. Und dieser Übergang aber eben von der sehr tief temperierten Oberfläche auf die in der Nacht eben wärmere Atmosphäre hängt auch davon ab, ob wir eine geneigte Fläche haben. Wenn wir nämlich eine geneigte Fläche haben, dann fließt unmittelbar die kalte Luft, die sozusagen ihre Wärme bereits an den Boden abgegeben hat, hangabwärts. Der bekannte Hangwind ist überall spürbar, wo dieser Effekt stattfindet. Bei klaren Nächten findet man in jedem Hang, möchte ich fast sagen, dieses Phänomen. Und wenn wir jetzt aber ein Tal haben, so kommt von beiden Seiten der Hangwind natürlich in die Talmitte und führt zu einer Verstärkung dieser Abkühlung. Wenn wir eine Mulde haben, ist von allen Seiten diese Zufuhr, das heißt, die Abkühlung ist maximal. Und wenn man die Orte anschaut, sind die eben genau in Becken. Aus dem Grund ist dort eben nicht zufällig, sondern durch die topografische Gegebenheit die Temperatur meistens am tiefsten im Vergleich zu den anderen Orten. Die Meteorologie und das Wetter, gerade im kleinräumigen Alpenbereich, ist schwierig. Die Auswirkung auf den Menschen ist noch schwieriger. Das Wetter im Allgemeinen, das Klima, eine Auswirkung auf den Menschen hat, ist unbestritten. Aber die Zusammenhänge sind leider viel komplexer, als wir uns das oft vorstellen. In der Zwischenzeit haben wir nicht nur die Anzahl der Messstationen in Österreich erheblich erhöht gegen früher, sondern eben auch durch die Elektronik und die Automatisierung ist es heute wesentlich einfacher, Messungen durchzuführen als noch vor ein paar Jahrzehnten, wo ja jede Klimastation einen Beobachter bedurft hat. Es ist keine schwere Arbeit, aber man muss sich vorstellen, 365 Tage im Jahr dreimal zu gewissen Zeiten zu beobachten, braucht einfach eine sehr starke Ortsansässigkeit oder Ortshaftung, die natürlich nur wenige Leute aufbringen. Heute mit den Automaten läuft es natürlich rund um die Uhr und man kann natürlich auch das Intervall reduzieren und hat ein unvergleichlich dichteres und auch qualitativ besseres Datenmaterial zur Verfügung als eben noch vor wenigen Jahrzehnten. Verblüffend ist auch, erzählt Reinhold Steinacker jetzt im dritten Teil, dass es in den österreichischen Alpen Täler gibt, die sehr trocken sind. Eine Besonderheit des österreichischen Klimagebietes ist dieser Trockenraum im Zentrum der Alpen. Dort, wo die Alpen relativ breit sind, und im österreichischen Bereich sind sie ja breit, also vom Nordrand der Alpen bis zum Südrand sind deutlich mehr als 100 Kilometer, gibt es natürlich eingebettete Täler. Das ist jetzt das Rautal zum Beispiel im Süden oder dann weiter im Osten auch die Murmürzfurche oder der Pinzgau zum Teil im Salzburgischen, in Tirol dann das Oberinntal vor allem, die zeichnen sich dadurch aus, dass hier im Vergleich zu den Rändern der Alpen viel, viel weniger Niederschlag fällt. Wenn ich sage viel weniger, dann ist das weniger als die Hälfte. Also das heißt, während die Nord- und die Südalpenbereiche durchaus in den Bereich von 1500, 2000, im Extremfall 2500 Millimeter Jahresniederschlag kommen, sind in diesen inneralpinen Bereichen zum Teil weit weniger als 1000 Millimeter, zum Teil bis hinunter als 500 Millimeter zu verzeichnen. Und wir wissen, 500 Millimeter ist die Grenze, wo wir ohne künstliche Bewässerung kaum mehr natürliche Vegetation, Wald aufrechterhalten können. Das führt dazu, dass auch schon vor langer Zeit in diesen Trockentälern Bewässerungssysteme etabliert wurden, weil die Bauern natürlich versucht haben, doch Landwirtschaft zu betreiben. Wenn ich von diesen Millimetern spreche, ist natürlich auf das Jahr bezogen. Das heißt, wenn wir den Niederschlag sammeln, dann tun wir das in einem normalen Topf im einfachen Fall. Und gedanklich, wenn jetzt eben ein Jahr lang dieser Topf im Freien stünde und der gesamte fallende Niederschlag aufgesammelt würde, dann würde eben bei 500 Millimeter am Ende des Jahres in dem Topf das Wasser 500 Millimeter oder 50 Zentimeter hoch stehen. Bei einem Blockgebirge würde ja, wenn die Luft jetzt gegen dieses Hindernis hinströmt, würde sie gezwungen sein, aufzusteigen. Und beim Aufsteigen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des Wolkenbilden und Niederschlagbilden sehr hoch. Und das sieht man natürlich auch am Alpen-Nordrand. Aber im Gegensatz eben zu einem Blockgebirge, ein Gebirge im Querschnitt, das eben am einen Rand mit der Höhe zu steigen beginnt und in der Mitte die größte Höhe hat und auf der anderen Seite dann wieder abfällt. Sozusagen ohne Einschnitte, ohne Täler. Die Alpen im Querschnitt sind auch natürlich in der Mitte am höchsten, haben aber eben noch zusätzlich diese sehr steil eingeschnittenen Täler mit tiefem Talboden. Das heißt, diese Täler sind nicht mehr von dieser aufsteigenden Luftströmung geprägt und es kommt zur Abtrocknung und eben zu entsprechend wenig Niederschlag. Auf der anderen Seite, wenn wir von Süden her uns den Alpen nähern, ist der gleiche Effekt. Das heißt, bei einer Südströmung wird natürlich auch diese Luft gehoben und führt dann im Südalpenraum zum Teil zu sehr heftigen Niederschlägen. Und wenn ich jetzt in die Alpen hineingehe, in die Täler, dann ist diese erzwungene Hebung, wie wir sagen, der Luft unterbunden. Und das führt zur Wolkenauflösung und eben zu erheblich weniger Niederschlag. Nicht jedes Gebirge auf der Erde hat diese Zone. Wenn ein Gebirge wirklich als Block auftritt, sozusagen nicht diese eingeschnittenen Täler hat, dann kommt dieser Effekt überhaupt nicht vor. Ich denke, überraschend ist es für jemanden, der eben die Alpen oder das Gebirge als Block sieht, wo man beide Ränder hat und man fährt jetzt in Richtung dieses Gebirges und sieht, es wird feuchter und feuchter und kälter, kommt ja auch in größere Höhen hinauf und denkt sich, wenn ich jetzt über dieses Hindernis drüber fahre, ist natürlich das Maximum dort, wo auch die größte mittlere Erhebung ist und auf der anderen Seite nimmt es wieder ab. Und wenn man das in den Alpen macht, merkt man eben diesen Effekt. Ich fahre zum Beispiel von Norden zu den Alpen, es wird feuchter, es wird kälter, komme dann in die Täler hinein und je weiter ich dann ins Tal komme, umso trockener wird es dann. Auch zum Teil milder, Temperatur vor allem im Sommer und untertags. Das heißt, es gibt eben diese Inselsituation, die die Alpen auszeichnen. Bis zur Tierwelt sieht man also hier Ausprägungen, dass es Spezies gibt, die zum Teil eben erst wesentlich weiter im Süden, im Mittelmeer vorkommen. Das heißt, das hat auf die gesamte belebte Natur einen sichtbaren Einfluss. Ja, Teil 4. Extreme Temperaturen. Wenn man jetzt nicht nur die bewohnten Orte, wo häufig diese Minimumtemperaturen auftreten, betrachtet, sondern auch noch unbewohnte Orte mit einschließt, dann gibt es in Österreich sehr viele Dolinen. Und diese Dolinen in den Kalkalpen, die entstehen dadurch, dass die Kalkgesteine durch Auswaschung in sich zusammenstürzen. Und da gibt es eben eine Senke, die keinen Abfluss hat, sondern das Wasser fließt dann unterirdisch ab. Und damit ist wirklich ein Gebiet, wo rundherum so wie eine Mauer oder ein Hang keinen Abfluss erlaubt. Und das sind natürlich dann ganz besondere Gebiete tiefer Temperatur. Bekannt sind in den niederösterreichischen Kalkalpen Dolinen, wo die Temperatur zum Teil unter minus 50 Grad absinken kann. Und das gilt als die tiefste Temperatur, die jemals in Mitteleuropa gemessen wurde. Also man kann in diese Dolinen hineingehen und dort, wenn man in einer klaren Nacht tatsächlich zu Fuß hineingeht, spürt man von Meter zu Meter, wie die Temperatur um etliche Grad kälter wird. Also ein Erlebnis der besonderen Art, so wie fast, wenn man im Sommer von der Hitze der Umgebung in ein Kühlhaus hineingeht. Im Gegensatz zum Flachland, wo durch Wind immer ein gewisser Austausch vorhanden ist, ist diese Luft wirklich Totluft. Also dass die Abkühlung immer nur dieselbe Luft betrifft und damit können diese unglaublich tiefen Temperaturen erklärt werden. Aber nicht nur im Bereich der tiefen Temperaturen, auch hohe Temperaturen, kann Österreich einiges bieten. Vielleicht jetzt nicht europaweit, also Europarekord nicht, aber wir sind doch im Bereich knapp an die 40 Grad mit unseren höchsten Temperaturen und das besonders im pannonischen Klimagebiet. Das pannonische Gebiet geht vom Wiener Becken über den Alpenostrand hinunter Südburgenland, Südoststeiermark. Und das pannonische Klima zeichnet sich ja dadurch aus, dass es wenig Niederschlag gibt. Das heißt, im Sommer bei hoher Temperatur und starker Einstrahlung trocknet der Boden sehr stark aus. Ein trockener Boden kann aber bei Sonneneinstrahlung sich stärker erwärmen als feuchter Boden. Und damit ist die Basis gegeben, dass auch dann die darüberliegende Lufttemperatur diese sehr hohen Werte einnimmt. Ein feuchter Boden braucht sehr viel Energie, um Feuchte zu verdunsten. Das heißt, die Pflanzen, Gras oder Vegetation, brauchen ja einen Wasserumsatz, um leben zu können. Und dieser Wasserumsatz braucht aber sehr viel Energie. Das heißt, wo ich Vegetation habe, wo ich feuchten Boden habe, wird der Großteil der Sonnenenergie, die auf den Boden fällt, zur Verdunstung verwendet. Zur Erwärmung bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig. Wenn der Boden trocken ist, vielleicht schon das Gras verdorrt ist, wie es ja im pannonischen Klimagebiet durchaus auftritt, also im Sommer, Spätsommer ist dann der Boden braun, das Gras braun, verdorrt, dann kann der Großteil der eingestrahlten Energie in Wärme übergeführt werden und die Luft erreicht dann diese sehr hohen Werte. Ja, neben der Strahlung, die verantwortlich ist für die hohe Temperatur, gibt es noch im Gebirge generell und in den Alpen besonders ein Phänomen, das auch für hohe Temperaturen sorgt, das ist der Föhn. Föhn zeichnet sich dadurch aus, dass auch mitten im Winter plötzlich innerhalb von wenigen Minuten an einem Ort die Temperatur um 10 Grad oder mehr in die Höhe schnellen kann. Nicht an jedem beliebigen Ort, weil der Föhn ein sehr kleinräumiges Phänomen ist. Das heißt, man muss schon sehr genaue Ortskenntnis und durch meteorologische Messungen fundiert wissen, wo der Föhn ist. Bekannter Föhn ist natürlich Innsbruck und der Innsbrucker Föhn geht aber meistens nur im Bereich des Stadtgebietes, ein bisschen weiter nach Westen und nach Osten und im Oberland und auch im Unterland ist von dem Föhn selber, vom Wind und auch von der hohen Temperatur dabei nichts zu spüren. Die Erklärung für den Föhn ist, dass die Luft, wenn sie von der Höhe nach unten strömt, komprimiert wird. Das heißt, sie wird auf kleinen Raum zusammengedrängt und dabei erwärmt sie sich. Und diese Erhöhung der Temperatur ist dann spürbar, eben durch für die Jahreszeit oft sehr ungewöhnliche Temperaturen. Mit allen Folgen, Schneeschmelze zum Beispiel oder auch im Tiroler Bereich gibt es den Anbau von Mais nur dort, wo der Föhn auftritt. Und im fünften Teil erfahren wir jetzt über das dichte Messnetz. Die Wetteraufzeichnungen haben sich nämlich stark verbessert, die Stationen wurden automatisiert und durch das engere Netz, sagt Reinhold Steinacker von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien von der Hunwarte, er sagt, durch das engere Netz ist das österreichische Klima und das Wetter auch besser erklärbar. Vorhersagen auf lange Sicht sind aber nach wie vor schwierig. In der Messmethodik hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr viel geändert. Waren früher die Klimastationen und meteorologischen Stationen immer durch Menschen betreut, die eben dreimal am Tag ihre Messungen durchführen mussten. Ist heute durch die Automatisierung und die Elektronik mehr oder weniger autarke Messung möglich. Mit dem Vorteil, dass wir eine viel höhere zeitliche Auflösung haben und in der Zwischenzeit auch an sehr viel mehr Punkten in Österreich diese Daten verfügbar haben. Österreich braucht eben wegen dieser Kleinräumigkeit des Wetters und Klimas ein besonders dichtes Messnetz. Diese sorgfältigen Messungen, die ja seit Jahrzehnten, zum Teil weit mehr als 100 Jahren vorliegen, sind natürlich als wichtige Basis zu sehen, um Änderungen festzustellen. Und wir sehen, dass wir speziell seit 1980 eine beschleunigende Temperaturzunahme beobachten, nicht zu allen Jahreszeiten gleich und nicht in allen Klimagebieten Österreichs in gleichem Maße, aber doch überall positiv nach oben zeigend im Bereich von fast 2 Grad im Jahresmittel, was sehr viel ist. Der Mensch merkt einen Unterschied der Temperatur, wenn man das Monatsmittel betrachtet, von 1 Grad. Das heißt, wenn ein Monat 1 Grad tiefer oder höher temperiert ist als im langjährigen Mittel, dann verspürt man das bereits als eher kühl oder kalt oder warm. Das heißt, also die 2 Grad sind weit über der Wahrnehmungsschwelle und alle, die eben sich noch erinnern an die früheren Winter oder auch früheren Sommer, werden, glaube ich, nachvollziehen können, dass wir eben in den letzten Jahren vor allem doch eine Reihe von heißen Sommern und auch milden Wintern gehabt haben. Auch in einem milden Winter kann natürlich, so wie heuer im Februar, durchaus eine Episode sein, wo es dann sehr kalt ist. Aber eben der Trend wird dadurch nicht geändert. Wir haben einen sehr starken Anstieg der Temperatur über die letzten 3 Jahrzehnte beobachtet. Nun gibt es natürlich Diskussion, warum einerseits im Alpenraum dieser Anstieg höher war als im globalen Mittel. Im globalen Mittel ist es ja nicht einmal 1 Grad wärmer geworden in den letzten 3 Jahrzehnten. Und das kann man weitgehend dadurch erklären, dass wir eben in der Klimazone uns bewegen, wo wir im Übergang zwischen Polar- und Subtropik-Luftmassen liegen. Und das ist offensichtlich das Zeichen, dass die subtropischen Luftmassen stärker Platz gegriffen haben bei uns. Zum anderen ist natürlich auch ein Thema, wenn an einem Ort, wie zum Beispiel in Wien, 150 Jahre oder 200 Jahre beobachtet wird, hat sich natürlich auch Wien verändert. Und das wird sehr, sehr sorgfältig betrachtet. Was ist der Einfluss zum Beispiel dieser wachsenden Stadt, der Stadteinfluss, der ja auch vorhanden ist? Und man kann ausschließen, dass diese Erwärmung in Österreich durch geänderte, kleinräumige, lokale Bedingungen zustande kommt, sondern es ist wirklich ein großräumiges Phänomen. Und die Klimaprognosen sind natürlich mit Unschärfe versehen. Diese Unschärfe wird noch einmal verstärkt durch das nicht genaue Wissen, wie diese Änderungen sich auf die lokalen Verhältnisse auswirken. Da gibt es ganz interessante Ergebnisse der jüngsten Forschung. Ein Beispiel ist es, wenn wir im Zuge der globalen Änderung eine Erwärmung haben, die wir auch beobachtet haben. Und mit der Erwärmung ist aber eine Abnahme von Bewölkung verbunden. Im Winter zum Beispiel sind mehr klare Nächte, dann kann es lokal in diesen Dolinen oder Becken oder Tallandschaften entgegen dem großräumigen Trend sogar zu einer Abkühlung kommen. Und da gibt es viele ähnliche Beispiele, wo wir eben sehen, dass ein großräumiger Trend sich lokal, kleinräumig in die entgegengesetzte Richtung auswirken kann. Das war Reinhold Steinacker vom Institut für Meteorologie und Geodynamik der Universität Wien. Diese 5 Teile habe ich für die Österreich 1 Radiosendereihe Vom Leben der Natur gestaltet und auf Österreich 1 wurden sie auch erstmals ausgestrahlt. So, und jetzt zur ÖBB. Und da gibt es ein Projekt, das ist sehr viel Marketing einerseits, wie man es verkauft. Ja, grüne Punkte und die Bahnteilnehmer fühlen sich gut, wenn sie mitmachen. Aber de facto geht es um ganz konkrete Nachhaltigkeitsprojekte, die hier die Bahn wirklich auch plant und durchführt. Und das wird uns jetzt Thomas Schuh erzählen. Mein Name ist Thomas Schuh, ich bin bei der ÖBB Infrastruktur AG. Das ist eben der Teilkonzern der ÖBB, wo die ganzen Eisenbahninfrastrukturanlagen drinnen sind. Ja? Also die Bahnanlagen, die Kraftwerke, die Gebäude, aber auch eben die Lehrlingsausbildung zum Beispiel ist auch da in diesem Teilkonzern. Ich habe dort die Rolle des Nachhaltigkeitskoordinators. Ja? Also ich beschäftige mich eben hauptberuflich mit allen möglichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Und was wir hier machen, ist, dass wir im Rahmen der großen ÖBB-Konzernkampagne, der Green Points-Kampagne, haben die Bahnkunden die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, sogenannte Green Points, bei jeder Bahnfahrt. Und wir haben vorbereitet 8 Umsetzungsprojekte, wo diese Punkte hineingespendet werden können, symbolisch. Ja. Und eines von diesen 8 Projekten nennt sich Blühende Landschaften, wo eben das Thema sein soll, Blühstreifen, blühende Pflanzen für die Bienen wieder zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite eben auch diese Nützlingshotels oder diese Wildbienenhotels in die Landschaft zu bringen. Und da war einfach die Idee, das gemeinsam an den Lehrwerkstätten fertigen zu lassen mit den Lehrlingen und auch im Rahmen einer Kooperation mit einem Gymnasium in einer Schulklasse hier das in einem Tag als Praxiserlebnis für die Schüler auch gestalten zu können. Ich habe den Eindruck, Nachhaltigkeit ist ja bei der Bahn ja eigentlich eh schon immer ein Thema, weil man wird ja das Zeug nicht in die Landschaft bauen und wissen, dass das übermorgen wieder kaputt ist. Aber die Geschichte, dass man das mit der Natur halt verbindet, im Sinne von Bewusstsein, Bahnkunden können Gutes tun, das ist halt neu. Ja, na, Sie bringen es eh auf den Punkt, das ist das Schöne, was mir an meinem Job gefällt, dass das eben gut zusammenpasst, ja, dass Nachhaltigkeit und Eisenbahn irgendwie ein gutes Paar bilden, ja, und dass da eben mehr dazugehört, ja, dass da eben der soziale Bereich dazugehört, und das können wir hier bei dem Projekt schön verbinden, ne, den sozialen Bereich, den Bildungsbereich, dass man eben auch Naturthemen an die Schüler bringt. Und diese Kampagne hat einfach den Anspruch, den Bahnkunden zu zeigen, dass sie wirklich etwas Gutes zusätzlich noch tun. Ja. Wir zeigen, wie viel CO2 eingespart wird bei jeder Bahnfahrt. Also das ist auch im Rahmen des Green Points-Programms ersichtlich. Ja. Und diese CO2-Einsparung wird eben in diese Punkte auch umgerechnet. Also der Anspruch der Kampagne ist da wirklich so eine Art große Umweltbewegung zu schaffen und das Bewusstsein der Leute zu erhöhen, dass man mit dem Bahnfahren wirklich da guten Beitrag leisten kann. Und die naturbezogenen Projekte, die wir da machen, sind ein Zusatzangebot, um den Anreiz für die Leute da nochmal zu erhöhen. Aber ich meine, da sind Sie auch unter Zugzwang. Also Sie müssen ja jetzt Projekte finden, damit dieses Konzept aufgeht. Also Green Points heißt, was heißt es für mich als Bahnkunde? Ich fahre jetzt irgendwo eine Strecke und weiß, damit habe ich kein Auto benutzt, bin in irgendeiner Weise nachhaltig unterwegs. Das würde mir schon einmal reichen. Naja, Sie haben dann ganz bildlich dargestellt, wenn Sie von Wien nach Salzburg fahren, dass haben Sie 330 so Punkte zum Beispiel gesammelt und Kilo CO2, aber das wird dann ausgewertet, ja. Und Sie können dann noch einmal eben diese Punkte in ein konkretes Projekt investieren. Wir versuchen jetzt auch vermehrt den regionalen Bezug herzustellen. Wir haben ja auch Projekte, die in Regionen verankert sind, wo man dann auch versucht, eben die Leute gezielt darauf aufmerksam zu machen, dass in ihrer Region so ein Projekt auch umgesetzt wird. Dass der Bezug einfach und die Identifizierung damit verbessert wird zusätzlich. Also was mir eben gut gefällt, ist diese soziale Komponente, weil die Menschen dann miteinander in Verbindung sind. Also Ihre Lehrlinge kommen in Verbindung mit Gymnasialschülern, die eigentlich eh nicht oft rauskommen aus der Klasse, und bauen Wildbienenhotels, die Sie dann dorthin bauen, wo es eh gut ist, wenn welche da sind. Ja. Also so gesehen ist das schon sehr schlüssig. Ja. Ich möchte nicht so freundlich sein im Interview, aber ich finde da nicht viel herum zu quengeln. Ja, das Dankeschön für die Blumen. Ich meine, abgesehen davon finde ich immer Marketing und Greenpoints für viel heiße Luft, was mein Gehirn irgendwie auch zumüllt, weil ich brauche es nicht. Ja. Was bedeutet das für die Bahn? Warum machen Sie das eigentlich wirklich? Ja, und dieses Alleinstellungsmerkmal, sage ich einmal, das die Bahn in dem Bereich hat, auch verstärkt ins Bewusstsein zu rücken. Ne? Ich meine, die Bahn verbucht für sich, dass sie ein sicheres Verkehrsmittel ist, dass sie ein kostengünstiges Verkehrsmittel ist und hat aber im Umweltbereich auch eben sehr viele Vorteile, die jeder für selbstverständlich annimmt, und wir wollen sie einfach einmal ein bisschen plakativer auch machen. Noch. Also ganz konkret entstehen praktisch hier Wildbienenhotels. Wo kommen die dann hin? Also hier im ersten Schwung werden in der Lehrwerkstätte 100 solche Stücke Bienenhotels angefertigt. Die ersten, die da jetzt fertig werden, werden wir direkt am Gelände aufstellen, sodass die Lehrlinge natürlich da auch am Gelände dann etwas davon haben. Und ich habe auch Pflanzen eben mitgebracht, die wir dann daneben pflanzen werden, sodass dann auch Blütenpflanzen in Zukunft da daneben stehen. Die Schüler dürfen sich ein paar Stücke mitnehmen und an ihrem Schulgelände aufstellen. Und der große Rest soll am Bahngrund, an Bahnanlagen, wo auch die Kunden das dann sehen. Ja, also am besten im Zugangsbereich von verschiedenen Haltestellen, Bahnhöfen, mit einer Information dazu, sodass die Bahnkunden sehen, okay, diese Green Points-Kampagne ist nicht etwas, was einfach nur irgendwo ein Hirngespinst, sondern dass man auch angreifen kann und da, wo dann auch was passiert mit den gespendeten Punkten. Zusätzlich hat die Bahn viele verschiedene Grundstücke auch noch, wo die Möglichkeit besteht, sowas aufzustellen oder auch der Bepflanzung etwas zu machen. Also wir haben auch immer mehr Anfragen jetzt von Imkern, die natürlich interessiert sind an den Bahnflächen als solches, als Standort für ihre Bienenbeuten, weil unsere Bahnflächen ja sehr extensiv bewirtschaftet sind und grundsätzlich oft eine sehr gute Bienentracht haben und eine gute Bienenstandorte wären. Im Einzelfall muss ich das halt natürlich immer anschauen, wie das zusammenpasst, aber Die Imkerei, das ist vielleicht ganz interessant, die Imkerei und die Eisenbahn haben eine sehr enge Geschichte früher gehabt, weil alles, was die Bienen und die Bienenprodukte sind ja früher nur mit der Bahn transportiert worden, bevor das Auto die Hauptrolle gespielt hat. Und daher waren viele von den Eisenbahnarbeitern oder die, die draußen in Strecken gelebt haben, auch Imker. Ja, und da hatten sogar K&K verbriefte Rechte, Imkerei zu betreiben. Und da gab es eigene Eisenbahnbienenstände und so weiter. Und diese Leute, die da draußen gelebt haben, relativ einschichtig die Streckenbetreuung und sowas gemacht haben, haben kleine Landwirtschaften betrieben, haben Imkerei betrieben und haben dann auch zum Beispiel die Bienenvölker, wenn die auf der Eisenbahn quer durch Europa unterwegs waren und ein Problem hatten, wieder aufgepäppelt, ja, und dann halt weiter verschickt. Das ist natürlich alles mittlerweile Geschichte, ja, aber ein bisschen wollen wir diese Tradition wieder aufleben, weil ich einfach das schön finde, dass das, also vom Flächenpotenzial, das die Bahn hat, hätten wir da schon noch Möglichkeiten. Wie gesagt, man muss immer schauen, ob es eben zusammengeht mit den primären Interessen der Bahn. Aber ich glaube, es spricht oft nichts dagegen, dass man da wieder die Imker und die Eisenbahn ein bisschen mehr zusammenführt. Und die Wildbienen, für die gilt das Gleiche. Ne? Wie werden da die Vorgangsweise, wenn ich Imker bin, an einer Bahn eine Stelle finde, wo ich mir denke, das würde gut passen, an wen wende ich mich da? Es wenden sich Imker entweder direkt auch an mich oder eben bei uns an die Immobilienabteilung und stellen dort Anfragen. Also wir haben eine Immobiliengesellschaft, die diese Immobilienverwaltung und Betreuung macht. Auch dort kann man so ein Anliegen anführen. Aber ich kann Ihnen auch als ein konkretes Beispiel nennen, wir haben ja auch große Neu- und Ausbauprojekte wie die Korallenbahn. Und dort ist es ganz konkret so, dass wir dort mit den Kärntner Imkerverbänden die Flächen, die dort neu entstehen, die ökologischen Ausgleichsflächen, die Bahnbegleitflächen, die werden so gestaltet, dass sie eben für die Bienen eine gute Tracht bieten. Also das ist schon quasi in der Planung, in der Konzeption berücksichtigt. Die Imker dort in der Region können dann dort auch als Standplätze diese Flächen nutzen. Und wir würden, das wäre unser Wunsch, ja, wir würden im Gegenzug dazu ganz gerne, wenn ein Imker dort regelmäßig Ort ist an der Fläche, dass er auch eine gewisse Betreuung übernimmt über die Fläche. Also wenn dort dann Neophyten plötzlich auftauchen, ja, und er sieht das, dass er die frühzeitig entfernt. Weil wenn man solche Dinge übersieht, ist es dann schwierig, aber wenn man regelmäßig vor Ort ist bei der Fläche, kann man gewisse Betreuungsaufsicht vielleicht da mitmachen gleich. Was gibt es sonst noch für ganz konkrete Geschichten? Also dieses Bienenhotel ist jetzt sehr, sehr sichtbar. Ja. Machen Sie auch was für die Kröten? Ja, machen wir auch. Also im Rahmen der Green Points-Kampagne gibt es auch ein Projekt, das nennt sich Paradies für Amphibien. Und da werden wir in den Machteierauen auch auf Bahngrund eine Sanierung von einem Amphibienleichgewässer machen. Also das sind in den letzten Jahren zunehmend verschlammt, ja, und ist als Leichgewässer nur noch schwer nutzbar. Und da werden wir gemeinsam, also in Kooperation mit dem WWF, dort diesen Lebensraum wiederherstellen und verbessern. Das heißt auch eines von diesen 8 Projekten, wo man Punkte spenden kann. Und wo informieren wir uns, wenn wir gerne den Verlauf dieser Projekte sehen würden? Wo wird man da hinschauen? Es gibt eine eigene Website auch für die Kampagne, green-points.at. Da sind alle Projekte beschrieben. Da ist auch der Punktestand, immer, glaube ich, tagesaktuell abrufbar. Also, und da werden dann auch die diversen News gepostet. Und sonst, glaube ich, wird auch relativ viel in den Medien immer wieder mal berichtet werden, wie der Fortlauf der Kampagne ist für einzelne Projekte. Dann vielen Dank, Herr Schuh. Ja, bitte gerne. Ja, Thomas Schuh hat erzählt über die Nachhaltigkeitsprojekte der ÖBB und er hat gesagt, ich kann seine E-Mail-Adresse auf, in den Shownotes dazugeben. Wenn es also konkrete Anfragen gibt, wie es denn um die Möglichkeit bestellt ist, an einer bestimmten Stelle der Eisenbahn mit Bienen aufzuwarten oder eben ein Stück Land dann im Gegenzug auch zu betreuen, er wird die passenden Kontakte herstellen. Und ja, wenn es dann sehr viele Anfragen wären, dann ist das auch ein Zeichen für die Bahn, für die ÖBB, dass großes Interesse da ist. Und dann werden sie sich sicher, hat er gesagt, überlegen, ob man hier auch ein größeres Programm hier auf die Schiene stellt. Bienengespräche. Wir machen jetzt den Sprung zu unserem Korrespondenten dieser Ausgabe und dieser Korrespondent wohnt nicht in Österreich, wohnt nicht in Deutschland, wohnt nicht in der Schweiz und spricht doch auch Deutsch. Sein Name ist Haik Hovhannisyan und er lebt mit seiner Familie in Armenien und ist Imker. Und er erzählt über sein Leben und seine Arbeit in Armenien. Mein Name ist Haik. Und der Familienname Hovhannisyan. Ja. Ich bin aus Armenien. Vom Beruf bin ich Dolmetscher. Dolmetscher, ah, ja. Ja, Dolmetscher der deutschen Sprache. Ja. Aber ich bin jetzt ein Imker. Ja. Wir haben eine nicht kleiner Bienenstand. Dort haben wir 170 Bienenvölker. Wir wollen diese Arbeit professionell zu machen. Ja. Ja, und in unserer Region, wahrscheinlich wir sind einer von den besten Imker. Ja. Ja, und nun, du hast geschrieben, ob welchen Geschmack unser Honig hat. Ja. Ja. Ja. Unser Honig ist hat einen milden Geschmack. Ja. Denn die Bienen sammeln am meisten von den Lindenbäumen. Die Linden. Mhm. Ja, die Linden, ja. Und hier haben wir auch viele Heilpflanzen. Ja. Die, denke ich, nur in Armenien sind. Eine von ihnen eben in Armenien wachsen. Ja. Und ich habe hier einige Namen von Heilpflanzen geschrieben. Ja. Zum Beispiel Steinklee. Ja. Kuttelkraut. Quendel, wahrscheinlich sie nennen Thymian. Mhm. Auch Klette. Und so fort. Es gibt Pflanzen, die ich weiß nicht, ob in Deutschland gibt es solche Pflanzen. Ja. Und ich kenne die Namen auf Deutsch nicht, leider. Ja. Da gibt es armenische Namen dafür. Eure Sprache ist armenisch und ja. Diese Pflanzen haben richtige armenische Namen. Ah ja, genau. Ja. Heik, Armenien befindet sich zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Und Armenien ist eigentlich ganz gut bekannt mit der Hauptstadt Jerewan. Also man weiß zwar nicht genau, wo das ist, aber es gibt auch, glaube ich, den Berg Ararat in der Nähe, oder? Ja, ja. Den kann man sehen, wenn man in bestimmten Gegenden wohnt von Armenien. In welcher Gegend bist denn du in Armenien? Ich bin weit von dem Berg Ararat. Ja. Wir sind ungefähr im Ost, nein. Ja. Nordosten von Armenien. Da gibt es einen großen See, den ich weiß nicht, wie heißt der? Sevan. Sevansee, ja. Wir nennen das Sevan. Ja. Der See Sevan. Wir befinden hoch am Meer. Ja. 1500 bis 2200 Meter hoch am Meer. Seid ihr mit euren Bienen? Oder wie? Ja, ja. Also auf 1500 Meter Höhe. Ja, und über 1000. Über 1000. Hoch. Mhm. Ja, bis kann man sagen 3000. Aha. Ja, und bei uns ist es schon Frühling gekommen. Das Wetter ist gut. Ja. Die Bienen sammeln schon Pollen. Heik, da muss ich jetzt nachfragen. Ihr habt auch Jahreszeiten wie bei uns in Österreich und Deutschland. Das heißt ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und auch bei euch gab es jetzt den Winter. Und die Bienen beginnen jetzt im beginnenden Frühling wieder zu fliegen. Ja. Und wie schaut das bei euch jetzt genau aus? Bei uns ist es jetzt so, wir haben ungefähr 12 Grad die kommenden Tage und wir warten jetzt auf das Blühen der Saalweide. Das ist eine Pflanze, die eben wichtig ist in unserer Region. Und jetzt beginnt so richtig alles. Wie ist das bei euch? Ist das auch so? Ja, bei uns die Schneeglöckchen, ja. Wachsen sehr gut. Ja. Die Berge in einigen Orten sind ganz von Schneeglöckchen bedeckt. Ja. Und auch haben wir eine Pflanze, die nennen wir Hirik. Ja. Und die Bienen sammeln auch viele Pollen aus diesem aus dieser Pflanze. Ja. Die Temperatur ist auch gut für das Liegen der Bienen. Ja. Heute wahrscheinlich, es beträgt 15 Grad. Ah ja, das ist schon ganz gut. Ja, ganz gut. Und die fliegen und sammeln, was sie wollen. Mhm. Und auch der Frühling, das Frühjahr beginnt bei uns wahrscheinlich früher als in Österreich ja. und Deutschland. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen südliches Land. Ah, verstehe, genau, südlich. Da muss ich gleich schauen, ungefähr auf der Höhe, ja doch, von Istanbul und Neapel, also doch deutlich südlich, ja. Ja, Istanbul wahrscheinlich noch südlicher ist. Ja. Als wir. Und wie heißt die Stadt, Heik, in der du wohnst, oder das, der Ort, wenn ja, ich fragen darf? Ich wohne in der Region Geratunik, im Gebiet Chambarak. Chambarak, aha. Chambarak, ja, ja. Und ist das in der Nähe von diesem, vom Severnsee, oder ist das noch? Nein. Ist 15 Kilometer entfernt. Okay. Ja, Chambarak. Und ich wohne, Chambarak ist unsere Stadt, unsere Gebietsstadt. Ja. Aber ich wohne im Dorf von Chambarak, aha. im Dorf Martuni, ja. Ja. So, sprechen aus. Ja. Auch die Farbe unseres Honigs. Ja, genau die Farbe. Ist hell. Hell, ja? Ja, ist hell. Mhm. Weil wir bekommen den Honig aus Bienen, aus Lindenbaum. Ja. Und es macht sehr hell. Und auch es gibt bei uns eine Pflanze, wir nennen ihn Gratuk. Mhm. Diese Pflanze macht den Honig ein bisschen schwarzer. Aha. Wenn ja, ein gelb-schwarzer so. Ja. Wir wohnen in einem Gebiet, wo es gibt Täler, Auen als auch Wälder. Aha. Und wir bekommen wie Waldhonig als auch Talhonig. Ja. Ja, und deswegen unser Honig ist sehr höher Qualität, hat eine ja. höhere Qualität. Und Menschen sind geben eine gute Eigenschaften. Und könnt ihr den Honig auch gut verkaufen? Lieben die Menschen in eurer Region eure Produkte? Ja, die Menschen lieben unseren Honig, aber leider sorgen wir selbst um den Verkauf. Ja. Ja, wir haben. Leider sagst du. Ja, weil wir möchten ein bisschen mehr Zeit ja. An die Bienen arbeiten. Ah, verstehe. Mhm. Ja, wir müssen produzieren, herstellen und auch verkaufen. Mhm. Und das ist bei 170 Völkern schon sehr viel Zeit, die man in den Verkauf investieren muss. Mhm. Ja. Und wir bekamen im vorigen Jahr etwa 2 Tonnen. Ui. Mhm. Ja, 2 Tonnen Honig. War das ein gutes Honigjahr voriges Jahr für euch? Nein. Auch nicht. Nein. Wir bekamen diese Menge von Honig, weil wir mehr Honigvölker haben. Mhm. Durchschnittlich ist das ja nicht gut für unsere Gegend. Ja. Normalerweise sollten wir pro Bienenvolk 30 bis 40 Kilogramm ja. Honig bekommen. Ja. Ja, und es ist nicht, es war nicht ein gutes Jahr. Wie sieht es denn bei euch mit den Krankheiten aus und besonders mit Varroa? Ist das auch ein großes Problem? Ja, es ist ein großes Problem. Die alten Imker sagen, dass vorher diese Krankheit hatten sie hier nicht. Ja, eben, genau. Das ist, bei uns gibt es auch die Zeit vor Varroa und die Zeit nach Varroa. Ja, und als diese Krankheit bei uns kam, verstanden die Imker nicht, was ist das? Sie gaben andere Mittel, sie kämpfen mit anderen Mitteln, um die Krankheit bekämpfen, aber es half nicht. Und endlich auch sie wussten, dass es so eine Krankheit ist und dann begann die erfolgreiche Bekämpfung. Ja. Und auch mit Ameisensäure und wie machst du das? Wir bekämpfen ist bekämpfen Varroa mit dem Mittel, wir nennen das Bifin. Wahrscheinlich ist dieses Mittel auch dir bekannt. Wie heißt es? Bifin. In Deutschland und in Österreich heißt es ein bisschen, nennt man dieses Mittel andererweise. Leider ist es mir entfallen. Und was ist das für ein Wirkstoff? Welche Dieses Wirkstoff ist in einigen Ländern in Europa verboten. Ja. Ja, und... ich sehe gerade, das Mittel heißt Bipin und kommt aus Russland. Ja, ja. Aber ich habe... Und einige sagen, dass es Krebs ja. kann, ja, kann Krebs bringen. Ui. Aber ich habe ein wenig gelesen. Ja. Es ist nicht so, dass es unbedingt Krebs bringen soll. Meiste Fachmänner sagen, dass es einen Kampf gibt zwischen Märkten, europäische und sowjetische oder russische. Ja. Und europäische Mittel, europäische Produzierer, Hersteller wollen schieben dieses Mittel und, ja. und ihre Gegenmittel im Markt haben. Ja. Im Markt haben, ja. Aber dieses Mittel ist sehr effektiv. Ja. Ist sehr effizient und 99% der Milben ja. sterben bei der Verwendung dieses Mittels. Ja. Und wann wird das angewendet? In welcher Zeit? Nachdem der Honig geerntet wurde wahrscheinlich? Ja. Ja. Das Mittel ist hochgiftig. Ja. Und wir benutzen es im Frühling und im Herbst. Wann im Frühling und im Herbst? Als die Königin noch nicht Eier legt. Brüte. Ja, ja, ja. Keine Brüte gibt. Ich lese gerade Bipin, es hat Ein anderer Name dafür ist Amitraz. Ja, ja, Amitraz. Und ja. Amitraz ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Amidine und wird in der Tiermedizin als Mittel gegen Ektoparasiten wie Milben und Insekten eingesetzt. Und es gibt einen bestimmten Wirkstoff, der eine Übererregbarkeit und eine Lähmung und den Tod des Parasiten hervorruft. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel, der vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man dann nachher noch nachlesen kann. Ja. Ich habe auch mit einem Spezialisten, wahrscheinlich war aus Österreich oder aus Schweiz, ja. Er sagte, dass dieses Amitraz kann man sehr leicht finden. Ja. Auch nach sehr langen Zeit der Verwendung. Und es ist, er sagt, nachweisbar. Ja. Das ist das Problem. Ja, genau. Mhm. Aber auch die russische Imker behaupten, dass es kein Problem in diesem Gebiet gibt. Und das Mittel ist sehr billig, hocheffizient. Mhm. Und was hältst du davon, von diesem Mittel? Bist du zufrieden oder findest du das schwierig oder bedenklich? Das Mittel wirkt sehr gut. Ja. Und mein Vater ist Imker und mein Großvater. Mhm. Zwei meiner Großvater waren auch Imker. Ja. Und sie verwendeten Ameisensäure auch. Und sie sagten, dass es nicht so wird wie zum Beispiel Amitraz. Ja. Und deswegen mein Großvater verwendete nur Bipin. Ja, und wir haben sehr gute Ergebnisse und wir klagen da deswegen nicht. Ja. Das wird gut. Und gibt es auch in Armenien bei den Imkern, die du kennst, biologische Imkerei, die versucht, keine chemischen Mittel zu verwenden? Also es gibt in Mitteleuropa diesen Trend zur Bio-Imkerei, wo man versucht, keine Chemikalien zu verwenden, die sich dann auch im Wachs anreichern. Und es gibt ganz strenge Kriterien, was man machen darf und was nicht. Gibt es das in Armenien auch? Wir hatten im gegangenen Jahr einen Besuch. Die wollten in unserem Gebiet Biohonig herstellen. Ja. Und sie sagten, wir sollen die Bienenstöcke nicht einstreichen. Mhm. Wir sollten dieses Mittel verzichten. Ja. Amitraz. Sie sagten einige Namen, aber leider erinnere ich mich nicht daran. Diese Arbeit auch ging nicht gut, denn sie könnten nicht nach diesen Kriterien, die sehr schwer waren in unseren Gegenden, den Honig bekommen. Ja. Diese nannten Honig höher Qualität. Ja. Wir denken, dass wir bekommen eben den Bio-Honig, weil wir haben ja keinen Industriezentrum. Ja. Und Luft, Erde und das Wasser sind sehr rein. Und gibt es Probleme mit der Landwirtschaft, mit Pestizide, dass da die Bienen leiden? Nein, nein. In unserer Gegend verwenden keine Pestizide. Ja. Keine Pestizide und auch wir haben dieses Problem nicht. Ja. Die Bienen sind in einer reinen, sehr guten Gegend. Was ist das für eine Gegend? Ist das, wie sollen wir uns das vorstellen? Ist das auf welcher Seehöhe? Wie hoch ist das? Du hast gesagt 1500 Meter. Ist das so hoch? Nein. Euer Dorf ist wie hoch? Ist das eine Waldgegend oder eine Seengegend? Ist das bergig oder ein Flachland? Und der Wind geht? Ja, es ist ein Bergland. Aha. Ja, wir wohnen zwischen zwei Bergen, Biafori und Aregumi. Aha. Und zwischen dieser Berge fließt ein Fluss namens Getik. Ja. Das Wasser des Flusses ist auch sehr rein. Ja. Auf einem Berg, auf dem Berg Aragoni, befindet sich ein sehr großer Wald. Am Fuß des anderen Bergs gibt es keine Wälder, nur Täler, Auen, aber das ganze Gebiet ist Bergland. Das ist ein Gebirge. Kein Gebirge? Oder ein Gebirge? Gebirge mit Tälern. Gebirge mit Tälern, ja, genau. Ja. Und lebst du gerne dort in dieser Gegend? Gefällt es dir? Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich habe diese Gegend gern. Ja. Und ich auch liebe Jagen, liebe Fischen. Aha. Aber nur für mich. Ja. Ein Steckenpferd. Und ich will auch die Natur gut sehen. Rein sehen. Ich will nicht zerstören diese Bilanz in der Natur. Ich könnte ja nach meinem Beruf arbeiten, aber aus der Jugend. Seit der Jugend war ich inzwischen der Imkerei. Ja. Ja, und ich hatte diese Arbeit, dieses Fach. Ja. Und hast du selbst Kinder oder Familie, die da auch das jetzt miterleben, die Imkerei? Ja. Ja. Und gehen schon zur Schule? Nein, leider. Noch nicht? Ich bin 27 Jahre alt. Ja. Ja, ich bin noch jung. Ja. Ich habe ein kleines Bübchen. Ja. Das über 2 Monate alt ist. Ah. So. Ja, das ist schön. Gratuliere. Danke, danke. Wie heißt dein Bub? Wie heißt euer Bübchen? Mariam. Maria. Ja, Maria. Und meine Frau wohnt mit mir in diesem Gebiet. Ja. Neben dem Bienenstand. Ja, neben dem Bienenstand. Ja. Und wir sind zufrieden. Ja. Was sind denn die Pläne für die Zukunft? Was wird in den nächsten Jahren bei euch passieren? Wir wollen hier, es ist ein sehr großes Problem, die Herstellung der Stöcke aus dem Holz. Aha. Wir bauen die Bienenstöcke aus dem Lindenbaum, aber von Jahr zu Jahr, es ist nur zu schwer. Das passende Material zu bekommen. Und deswegen wollen wir künstliche Materialien verwenden. Und ich bin in der Suche nach diesen Materialien. Ich weiß, dass es Materialien gibt. Ja. Schaumstoff ist das, glaube ich, oder? Wie, Segenberger Beute, glaube ich, heißt das. Aus Styropor. Ja, aus diesem Mittel will ich einige Bienenstöcke bauen und Styropor bestellen. Ja. Und das ist auch Magazinbeute, oder? Mit Rähmchen. Also so mit Zargen und wie sagt man denn, die Kisten so zum, wo man wir, immer erweitert. Wir haben Tadant. Aha, Tadant, ja genau, das ist die Frage. Also auch, ich weiß nicht, ob in Deutschland gibt es solche. Ja, also ja, Tadant ist... Langstrott. Also ja, Langstrott, ja genau. Ja. Wir haben diese Tadant und Langstrot. Und auch wir haben Magazine. Ja. Auf die Tadant. Der Vater sagt, dass es ist bequemer mit dem Tadant Arbeit, weil wir arbeiten an einer Stelle. Ja. Nehmen die Biene und gehen nicht eine andere Stelle. Heik, eine Frage habe ich noch an die Imker bei dir in deiner Gegend. Seid ihr in Vereinen organisiert, in Clubs? Und gibt es da einen Austausch regelmäßig, einen Stammtisch, wie man sagt? Also wo man sich trifft regelmäßig? Ja, wir alle kennen uns, wir alle kennen einander. Und einer von unserer Imker hat eine solche Organisation oder eine, er hat eine Organisation für die Imker unseres Gebiets. Ja, wie viele sind das Imker in deinem Gebiet ungefähr? Ich kenne 15, die können die verstehen von diesem Fach ungefähr 5. Heik, eine Frage hätte ich noch. Du hast ja einen Brief geschrieben an die Imker-Zeitung in Österreich, an Bienen aktuell. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du hast gebeten, ob es nicht eine Möglichkeit für Zusammenarbeit gäbe. Was stellst du dir darunter vor? Wie möchtest du mit österreichischen oder deutschsprachigen Imkern, auch in Deutschland oder in der Schweiz, in Kontakt sein? Ja, ich habe verstanden. Ich wollte kennen, hier in Deutschland, welche Fortschritte die Deutschen oder in Österreich oder in der Schweiz die haben. Hier habe ich ein Bedürfnis, um einige Geräte, die ich möchte haben. Die sind einfache Geräte, aber in Armenien es ist sehr schwer, ein solches Gerät zu finden. Auch ich wollte wissen, welche Mittel die zum Beispiel gegen Varroa verwenden. Ja. Und ich wollte diese Stoffe bekommen, weil in Armenien haben wir ein Problem damit. Ja. Nun, ich möchte bekommen alles, was die Inka aus diesen, aus euren Ländern vorschlagen könnten. Ja. Alles. Ich möchte, dass sie mir schreiben und dann wir könnten sehen. Zum Beispiel, sie können das verwenden oder nicht. Ja. Ja. Und ich auf meiner Seite, was ich sagen oder zeigen und was machen ich könnte, ich werde sehr froh sein, das machen. Ich kann auch, wenn es gibt solche Inka, die möchten in Armenien, nach Armenien kommen und unser Inka-Reich untersuchen, forschen. Ich könnte behilflich sein. Ja. Ich bin bereit für jede Kooperation. Ja. Mein Aufruf war eben, ich will alles gute, alle gute Erfahrungen, ja, Länder, Fortschritte in der Technik, im Bereich der Technik der Herstellung, ja, von Präparaten aus Bienengift, aus Pollen, aus Bienenharz. Bei den Armeniern, es ist zu schwer, diese Produkte verkaufen oder etwas machen. Ja. Ich bin bereit für alles. Ja. Das heißt, du bist offen für jede Art von Kooperation, von Wissensaustausch, auch für Export von Bienenprodukten oder auch in irgendeiner Weise ein Transfer von Wissen und Produkten. Ich schaue gerade, wie nach Erevan fliegt die Austrian Airlines von Wien nonstop. Und das ist ja gar nicht so lange. Wie lange fliegt man? Wie viele? In 3 Stunden ist man in Erevan von Wien aus. 3 Stunden und 20 Minuten. Das geht sehr schnell. Vielleicht geht sich da ja einmal ein Besuch aus in deiner Region. Das wäre sehr schön. Und umgekehrt auch, wenn du in Wien bist oder nach Europa kommst, bist du herzlich bei uns eingeladen, unsere Bienenstände kennenzulernen. Das wäre auch umgekehrt sehr schön. Ich will auch kommen und Kontakte, ja, in diesen Ländern zu bekommen. Das heißt, ich werde, wenn ich darf, deine E-Mail-Adresse auch bei dieser Ausgabe der Bienengespräche hinzufügen, dass man dich auch erreichen kann, wenn man das möchte. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ja. Ja? Es ist ja ganz in Ordnung. Und die können kommen und mit seinen Augen, ja, sehen, was wir machen. Ja. Wir haben in unserem Gebiet einen von den besten Bienenständen. Ja. Und wir haben alles mit unseren Kräften erlangen. Ja. Ja. Mein Vater ist ein hochqualifizierter Imker. Ja. Ja. Und wir folgen alle Neuigkeiten, wenn es möglich ist, in diesem Gebiet, in der Imkerei. Ich bin bereit für den Austausch, für die Kooperation. Herzlich willkommen. Dann, ja, ich freue mich sehr darauf und ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Du hast uns einen wunderschönen Einblick gegeben in deine Imkerei in Armenien. Heik, vielen Dank. Jetzt lasse ich dich wieder mit deiner Familie und ich höre Musik im Hintergrund und Stimmen. Das heißt, bei dir ist fröhliches Leben. Und ich gehe jetzt auch wieder zu meiner Familie. Die Hausübung muss noch gemacht werden in Deutsch und Mathematik für heute mit meinem Sohn. Also wir machen weiter mit unseren Familien zu Hause. Ich bedanke mich sehr für deinen Anruf. Ja? Ich auch bedanke für deinen auch Anruf. Und wenn du auch in einer anderen Zeit etwas wollen, etwas wissen willst, kannst du kontaktieren mit mir. Dir zu helfen. Vielen Dank. Wir bilden ein Netzwerk von Österreich nach Armenien. Dankeschön. Einen schönen Sonntag noch heute. Auf Wiederhören. Danke, danke. Auf Wiederhören. Servus. Ein Tipp, schaut euch doch den Link an in den Shownotes von diesem Gebiet, in dem Heik wohnt. Es ist ein wunderschönes Gebiet an einem großen See eben und es gibt hier Fotos, die ich in den Shownotes verlinke. Ja, und das waren die Bienengespräche, die März-Ausgabe 2015. Bei unserem Bienenstand fängt es jetzt langsam an zu brummen. Wenn es schön ist, fliegen die Bienen wirklich, dass es eine Freude ist. Wir haben die drei Völker, wie es aussieht, ganz gut über den Winter gebracht. Und dazu hat ja einiges auch an Glück gehört, wie man hört. In der kommenden Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Tracht. Das, was es an Nektar und Pollen in der Landschaft. Eine interessante Angelegenheit, nicht nur für Imker, sondern auch für Botaniker und auch, wie wir heute im ersten Teil gehört haben, für Klimatologen. Die Tracht also Schwerpunktthema in den kommenden Bienengesprächen. Und das war's. Lothar Bodingbauer wünscht euch einen guten Start mit euren Bienen in den Frühling und ich verabschiede mich aus Wien.